Yes. Out of here. What don't you want to find? Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind das Explorers Pack. Wir sind das erste Mal seit einem Monat wieder alle gemeinsam unter dem Dach dieses Studios. Was ich sehr, sehr schön finde. 90% der Anwesenden waren bis vor 2 Stunden noch auf der Autobahn. Diejenigen, die unseren Social Media Accounts folgen, haben einen gewissen Eindruck davon bekommen, was wir die letzten Tage so gemacht haben. Danke an all die Live-Sessions-Fragen am Strand Ja. Für unseren Meeresgott. Haben wir die eigentlich beantwortet? Ein paar, ja. Deshalb ja, verzeiht uns, wenn wir vielleicht ein bisschen länger brauchen als sonst, um ein bisschen zu setteln. Ansonsten, ja, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es süß, dass ihr euch instinktiv wieder, jetzt wo wir eine neue Staffel haben und die Gelegenheit hätten, die Sitzordnung etwas aufzubrechen, ihr euch trotzdem wieder an eure alten Muster zurückgesetzt habt. Können ja die Fans entscheiden lassen. Und ja, Herr Beckmann, zu meiner Rechten, gibt es irgendwelche Announcements, die du mitteilen möchtest? Schön, dass wir alle wieder hier sind. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass wir jetzt von Epidemic Music Musikhintergrund haben. Es wird neu. Alte Klassiker werden trotzdem noch ab und zu vorkommen, glaube ich. Aber dadurch, wenn ihr euch das gehört habt, haben wir das, glaube ich, auch. Das sind geile Tracks, aber wir haben jetzt neue. Am 16.06. werde ich einen One-Shot machen, also Hashtag Justus4DM, auch wenn es 2-mal gepostet wurde, hat gewirkt. Wir hören zu, es wird einen Ausflug in Dr. Beckmanns lustiges Animarium geben, Kreatorium, Terrarium. Ihr spielt Iguanas, wie sie sich sonnen, 4 Stunden lang. Jetzt würfel mal bitte auf Einschlafen. Ja. Du hast Advantage. Ich habe ein extra eigenes System dafür. Wir sitzen doch alle unter so Wärmelampen. Ja, ich werde es jetzt mal ankündigen. Ja. Ihr werdet Teile von uns oder wahrscheinlich auch das gesamte Pack am 27. Tatsächlich erst ab dem 28. Eben, ja, am 28.06. auf der CCXP erleben. Das ist die Cologne Comic Con Expeditionary Party. Progressive. Und zwar als Gäste von Ulysses. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Nein, beziehungsweise wir haben nachgefragt, ob wir kommen dürfen. Wir haben uns aufgedrängt gesagt, und sie haben nicht Nein gesagt. Ja, ungefähr so. Wie das heutzutage so ist. Wir werden von dort aus livestreamen. Das heißt, es wird am 28.06. keinen 18 Uhr Stream geben, sondern einen 15 Uhr Stream, weil wir einen dreistündigen Slot bekommen haben von Ulysses am 28.06. an einem Sonntag. Das wird wahrscheinlich so laufen, dass der 30. ist der Sonntag. Wir sind vom 28. bis 30. da. Am 30. ist der Stream. Ja. Live von Ulysses, mit Ulysses, über Ulysses, unter Ulysses und gegen davor. Ulysses und weitere und genaue Infos werden folgen. Ja, war mir bis gerade nicht sicher, ob ich das überhaupt ankündigen soll. Jetzt habe ich es getan und es war falsch. Also, ab dem 28. sind Teile des Packs hier. Brian und Leon mindestens. Und Henne auch jetzt. Ja. Hat das geklappt? Ja. Super. Nice. Ihr könnt in den Tagen vom 30. gegen uns spielen. Ja, und zwar werden die drei D&D 5e Einsteigerrunden leiten. Jeweils 90 Minuten, glaube ich. Ja. Was schnell und schmutzig wird, aber wahrscheinlich so, sehr witzig. Also so wie wir es mögen. So wie ihr uns kennt. Mhm. Und dann werden wir am Sonntag alle zusammen 3 Stunden live streamen von der CCXP, was wahrscheinlich so laufen wird, wenn es von 3 bis 6 ist am Sonntag, was der letzte Tag ist, glaube ich, dass wir so mit den Abbauten rausgeworfen werden. Das finde ich aber ganz witzig. Wir werden natürlich von der Bühne abgebaut. Ausgetragen. Und die Damen und Herren von Ulysses sind ganz gespannt, wie das funktioniert. Wir auch. Ja, auch. Dort werden wir auch unsere Freunde von Nerdanien treffen. Wahrscheinlich auch andere Freunde wie Podgamer, Boardgame Digger. Keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel, dass Benny da sein wird, also Podgame Digger ist auch der Podgamer. Sie haben sich zu einer Entität zusammengeschmolzen. Achso, ja, auch an dieser Stelle, wo wir gerade bei YouTube-Persönlichkeiten sind. Das ist eine zweigeteilte Nachricht. Das ist einmal herzlichen Glückwunsch an unseren guten Freund Fair Tony, der die 15.000 Abonnenten geknackt hat. Sehr verdient. Außerdem eine kleine Entschuldigung. auch an für Toni. an den Podgamer. Und an Beneos. ja, wir haben uns nämlich die Freiheit genommen, die halt alle einfach mal anzurufen in einer seligen Laune beim Grillen. Zu FaceTimen. Zu FaceTimen. Das ist doch. Und ja. Also, falls das irgendwie in irgendeiner Art und Weise unangebracht war, sorry Leute, aber wir hatten sehr viel Spaß. Abgesehen davon möchte ich darauf eingehen, dass ich der gekrönte dänemarkische Minigolf-Sieger bin. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es in mir habe, aber ich habe immer mal wieder... Das ohne ein Hole-in-One. Ja, dafür halt... Wir können immer sehen, wie schlecht die anderen waren. Dafür, die Putts haben halt gesessen, ne? Diese Nerven. Ich habe Volleyball gewonnen, alleine. Und Momo hat gelernt, Volleyball zu spielen. Und hat beim Versuch, mir einen Gehfehler zu geben, sich hingepackt. Und alle haben es gesehen. Mit diesen wundervollen Worten verabschieden wir uns in das Intro. Das neue, großartige, rundum verbesserte, remasterte Season 2 Explorers Pack Intro. Und dann sehen wir uns wieder mit einem kurzen Recap und weiteren Abenteuern in der Welt von Achaea mit dem Explorers Pack. Bis gleich. In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung: Ablenkung. Und so flüchten sich 7 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voller schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, Staffel 2. Kann auch sein. Oh, und wir sind wieder da. So, mein Video. Wir sind wieder da. Und so. Hallo, moin. Zum ersten Mal seit langer Zeit befindet sich die letzte Legion am selben Ort. Jene Hälfte, die ihren letzten Monat auf der Reise in das Archipel, im Archipel und auf der Reise zurück aus dem Archipel verbracht hat, verschwendet, fährt nämlich gerade wieder in den Hafen von Helvent ein, jenen Hafen, in dem sie vor einer Zeit, die so lange zurückliegt, wie ihr gesamtes erstes Abenteuer gedauert hat, aufgebrochen sind. Ihr wart länger getrennt unterwegs, als dass ihr gemeinsam unterwegs wart. Ich weiß gar nicht, wer das ist hier. Okay. Wie seid ihr nochmal? Nico? Jedenfalls. Ihr wart... Ihr wurdet von Kontrakt geheadhuntet, angeheuert und habt zusammen mit ihnen eine Expedition auf die Insel Schrieklund unternommen. Und habt euch da ein bisschen umgeguckt, habt euch so ein bisschen in diesen Expeditions-Lifestyle, in den Archipel-Lifestyle reingefühlt. Und auch wenn wir das Abenteuer nicht ganz zu Ende spielen konnten und den Mantel des Schweigens über die weiteren Ereignisse auf dieser Insel geworfen haben, wisst ihr jedoch, dass die Expedition ein Erfolg war. Ihr seid tief in die Nekropolis eingedrungen und habt einen Bau eines merkwürdig weit entwickelten Basiliskenvolkes entdeckt. Habt ihre grausige Königin bezwungen mit minimalen Verlusten. Ein weiterer von Randoms Assistenten hat leider das Leben gelassen. Ja. Und vielleicht war es der Zwerg. Random ist aufgebrochen mit dem Körper des toten Zwerges. Zurück nach Neu-Goldenheim, um einen Gefallen von einer Gottheit, die erst letztens wieder ins Leben gerufen wurde, zu erbitten, einen weiteren Freund zurückzubringen. Währenddessen seid ihr zusammen mit Johann und seinem Leibwächter und den verbleibenden Mitgliedern der Expedition zurück nach Helvent gesegelt, an Bord der Aufschwung. Und ihr hattet eine im Vergleich zur Hinreise, die von Piratenüberfällen und kleineren Scharmützeln mit der Heiligen Marine geprägt war, eine recht ruhige Zurückfahrt. Ihr wurdet eskortiert von der anderen Fregatte, die mit dabei war. Und niemand hat es gewagt, sich euch in den Weg zu stellen für den Moment. Und so am Morgen des dritten Bials, schreibt das auf, ja. Am Morgen des dritten Bials segelt ihr so in den Westtorhafen, den wahrscheinlich größten Hafen des thessalischen Kontinents ein. Es ist wunderschönes Wetter, obwohl der Winter langsam über den Kontinent hereinbricht. Seid ihr immer noch sehr, sehr südlich. Und es sind gute 22 Grad. Es ist 8 Uhr morgens. Keine einzelne Wolke am Himmel. Die Möwen rufen. Dankeschön. Und Hilfe, ich wurde in eine Möwe verwandelt und kann nicht fliegen. Oh, toll, lecker. Eine Möwe fällt neben euch ins Wasser. Und so segelt ihr in den riesigen Westerhafen ein. Euch kommt eine Kolonne anderer Schiffe entgegen, die sich jetzt langsam an euch vorbeischiebt und raus hinaus in den Hafen segelt. Und ihr seid vom Hafen abgefahren, ihr seid noch nicht bereits in ihn eingefahren. Es ist einfach ein unglaublicher Anblick. Sobald man in die Bucht des Fortschritts eindringt, sieht man einfach schon die riesige primitive Skyline, kann man es fast schon nennen, von Helvent. Mehrere großartige Gebäude, die am Horizont aufragen. Der Parlamentspalast, das alte Wachhaus, das alte Rathaus, der Königspalast. Und es sind einfach Gebäude in einem Scale, den ihr bisher noch nicht so erlebt habt. Und so fahrt ihr ein. Der Geräuschpegel des Hafens schwappt über euch wie eine Welle. Ihr hört das Knattern der Segel im Wind, das Knarren der Taue, das Klingen von Glocken, das Sprengen von Ketten und immer wieder Rufe, als Leute sich versuchen miteinander zu verständigen, das Krachen, wenn riesige Kisten verladen werden. Und erneut prasselt diese Geräuschkulisse auf euch ein, fast noch mächtiger, als ihr das erste Mal nach Helvent reingekommen seid. Und euer Schiff legt an. Johann, der Prokurist von Kontrakt, der die Expeditionsleitung übernommen hatte innerhalb der letzten Wochen, verabschiedet sich für den Moment von all den von Kontrakt unter Vertrag genommenen Mitarbeitern, Kartografen, ein oder zwei Geologen, ein oder zwei Biologen, ein Botanist und teilt Debriefing-Zettel aus. Und ja, irgendwann seid auch ihr an der Reihe. Und er steht da, flankiert von Kalim, seinem Leibwächter. Beide, Kalim immer noch so in seiner ledernen Rüstung versehen mit diesem großen Kontraktabzeichen auf der Brust. Und Johann immer noch in seinem beigefarbenen Safari-Outfit steht daneben. Und wartet nur darauf, dass jetzt ihr endlich an der Reihe seid, bis ihr es schließlich seid. Und steht vor euch und hat einen Schlagzettel in der Hand. Haben wir davon mitbekommen, dass sie zurückkommen? Bisher nicht, nein. Und ich würde sagen, das war eine produktive Zusammenarbeit. Ich habe euch unser Geld. Ja, hier sind die. Ich möchte den Spiegel. Hier sind eure Lohnzettel. Die könnt ihr in einem Kontor eurer Wahl eintauschen gegen die Auszahlung der Summe. Es wurde ein bisschen haariger als ursprünglich erwartet, deshalb haben wir ein wenig aufgerundet. Jedem von euch stehen 1500 Goldstücke zu. Und beziehungsweise in deinem Fall 1000 Goldstücke und der Spiegel. Sehr gut. Und theoretisch müsstest du den auch aus dem Konto abholen, aber bitte sehr. Ja, denkt über mein Angebot nach. Wir von Contract wären absolut begeistert, solch schlagkräftige Truppen wie euch an unserer Seite zu wissen. Wenn euch diese Expedition gefallen hat, seid sicher eine gute Bewertung an unserer Pinnwand draußen vor dem Kontor zu hinterlassen. Und wenn ihr noch was Nettes über mich hinzufügen wollt, das macht sich immer gut. Ich glaube, ich schreibe die Bewertung. Kann man auch etwas vergeben wie, weiß nicht, Sonnen oder... Sterne? Sterne. 9 von 10 Leuten Sterne? Würden wieder mit Kontrakt... Arbeit? Es ist sehr aussagekräftig. ich glaube nicht, dass jedem. Also es, man sieht dann auch direkt auf den ersten Blick, dass man gerne mit uns arbeitet. Ich halte das für eine sehr gute Idee. Ich finde, das ist eine sehr gute Erweiterung. Ja, vielleicht, ganz vielleicht, normal geschrieben. Ja, vielleicht solltest du, vielleicht solltest du damit beginnen. Ich beginne. Vielleicht sollte man es auf 5 Sterne beschränken. Vielleicht sollte man es auf 5 Sterne beschränken. Aufgrund von Platzmangel, der sich irgendwann ergibt. Aber dann habe ich nur die Hälfte an Sternen zu vergeben. Kannst du halbe Sterne machen. Aber dann kann ich doch genauso gut gleich wieder 10 Sterne vergeben. Und ich kann... Ich muss schreiben. Nun gut. Und er reicht, bietet jedem einmal von euch die Hand an, schüttelt sie einmal. Kalim zwinkert dir einmal zu. Kalim, wo muss ich hier hingehen, um so eine Pistole? Diese Antwort wird dir wahrscheinlich sehr häufig gegeben werden in dieser Stadt. Aber wenn du etwas möchtest, geh zur Gilde. Okay. Wo ist die? Im Gildenviertel. Ah. Neu-Guldenheim. Guldenheim. Neu-Guldenheim. Lol. Danke, Kalim. Und immer daran denken, jede Feuerwaffe, die du trägst, ist eine geladene Feuerwaffe. Natürlich. Und Finger vom Abzug. Und niemals auf Menschen zielen. Außer du möchtest sie töten. Hat mich kurz erwischt. Und ja, so geht ihr von Bord. Johann wendet sich wieder ab, macht irgendwie so ein paar administrative Tätigkeiten. Ihr seht schon, wie ein weiterer Hafenangestellter ankommt mit einem Karren vor sich, auf dem ungefähr 1,50 Meter hoch irgendwelche Dokumente gestapelt sind. Johann das einmal kurz anguckt, versucht sich hinter seinem Second in Command kurz zu verstecken, allerdings die Brust rausstreckt, eine Feder hervorholt aus dem ihm am Gürtel hängenden Federhalter und sich daran macht, tapfer jedes dieser Dokumente richtig zu unterschreiben, abzuheften und gegebenenfalls Kopien anzufertigen. Und ja, so steht ihr an Pier 13 im Westtorhafen und habt die gesamte Stadt vor euch. Ihr wacht, wie gesagt, nach einer feuchtfröhlichen Nacht auf. Du merkst, wie der Stress der letzten Tage von dir abfällt. Du hast die letzten 48 Stunden, eigentlich eher 72 Stunden, damit verbracht für die Prüfung bei der Büchsenmachergilde, für den Erhalt eines Waffenscheins zu üben. Du hast die Prüfung erfolgreich bestanden und bist daher legal dazu in der Lage, eine Waffe zu erwerben und innerhalb der Stadtmauern zu tragen und an dafür designierten Orten auch abzufeuern. Aber ich habe noch keine. Aber du hast noch keine, in der Tat. Ihr habt diesen Erfolg mit ihm gefeiert. Ihr habt euer Überleben in der Nacht davor gefeiert. Denn, ihr wurdet aus einer etwas unkonventionellen Ratssitzung des Ernsten Rates, praktisch der, wie ihr mittlerweile rausgefunden habt, obersten politischen Instanz Helvens und vermutlich auch des Diekländer Bundes, durch Adrian van Dijk herausgeholt. Ihr hattet vor, die Entropie-Arkebusen hier patentieren zu lassen und feil zu bieten. Allerdings seid ihr einfach Hals über Kopf in ein Scharmützel aus Politik, Militärinteressen und dem Privatsektor reingestolpert. Wart für einen Moment überfordert, wurdet, wie gesagt, in ein Gespräch mit Adrian van Dijk, dem Direktor von Contract, verwickelt. Wurdet auf seine Barkasse eingeladen, wo ihr zusammen mit ihm und seiner Direktorin der Logistik von Contract eine kurze geschäftliche Unterredung hatte, zusammen mit Wilhelm und seinem Bruder Johann, der für euch als Anwalt fungiert hat während seines Aufenthalts in Helvent. Und ja, seid letztendlich zu der Entscheidung gekommen, nach einem Anschlag auf Adrians Leben und damit verbundenen Fragen, die aufgekommen sind und philosophischen Auseinandersetzungen, dass ihr für den Moment die Verbreitung von Feuerwaffen nicht unbedingt unterstützen wollt, vor allem Feuerwaffen, die unberechenbare Wirkungen zeigen können. Und habt zumindest das Gebot Adrians nicht vollends ausgeschlagen, euch tiefer in das System von Contract hereinzubewegen. Zunächst jedoch seid ihr immer noch ein wenig misstrauisch, ob der eigentlichen Ziele dieses rapide expandierenden Unternehmens. Ja, und habt nun am nächsten Morgen zwei Termine. Einmal habt ihr vor, den Kommissar der örtlichen Wache, Gaspard Legrand, zu besuchen, um erste Schritte hinsichtlich der Informationsbeschaffung, hinsichtlich der laufenden Investigation zum Anschlag auf das Leben von Adrian zu übernehmen. Ob ihr diese Investigation übernehmen wollt, worum Adrian euch gebeten hatte, wisst ihr noch nicht so ganz. Aber ihr wollt zumindest erstmal eure Füße ins Wasser halten. Außerdem habt ihr in der Tat wieder mal einen Termin bei Contract, um euer weiteres Vorgehen und eure keimende Beziehung zu dem Diegländer-Unternehmen ein bisschen weiter zu beleuchten. Es hat euch sehr viel Kraft gekostet, diesen Termin aus dem herauszuleiern, aber letztendlich seid ihr siegreich geworden und ja, ihr seid leicht angekatert, aber ein kräftiger Kaffee aus dem Archipel, frisch importiert, vertreibt das. Genau. Allerdings, was euch noch viel wacher macht, ist der Artikel aus dem Hellwenter Handelsherald, den ihr frisch am Morgen bereits zusammengerollt, überreicht bekommt. Ihr seht Wilhelm unten in der Taverne sitzen und ist auch schon ein bisschen concerned, wie er sagen würde, am Lesen ist. Und ja, an dieser Stelle beginnen wir auch für euch den Morgen. Ich setze mich unten erstmal neben Wilhelm. Mhm. Ich setze mich neben Chef. Okay. Wilhelm hat mittlerweile wieder ein bisschen schickere Kleidung an. Er ist anscheinend irgendwie dazu gekommen, so die durch den Überfall und die Feuerwaffen, die in ihn reingeprasselt sind, ruinierte Kleidung gegen wieder so dieses stattliche Bild eines Hellwenter-Gentlemans einzutauschen. Er trägt einen für einen Zwergen sehr ausufernden Kragen, ein sehr schickes schwarzes Sakko und hat sich so ein bisschen von seinem Bruder abgeguckt, trägt jetzt auch die Kniestrümpfe, die etwas aufgeplusterten Hosen und die Schuhe mit den großen Schnallen. Und du siehst, er scheint ein bisschen größer jetzt zu sein, als er es vorher war. Ah, Mensch. Was absetzt alles auch nicht. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast auch diesen schlecht versteckten Code gesehen. Ich wäre ein unaufmerksamer Leser, wenn ich das nicht getan hätte. So, die Frage ist jetzt, ist es wirklich eine Nachricht für Adrian? Oder für uns? Oder ist es eine Finte? Naja, wenn ich jemanden mit so etwas belasten will, wie, hey, es gibt Machenschaften hinter deinem Rücken und es kommen so Goody-Two-Shoes wie ich in die Stadt, würde ich genauso eine Nachricht verfassen, wie, hey, der Typ hat Dreck am Stecken. Ihr habt wie viel Gold ausgeschlagen? Noch haben wir gar kein Gold ausgeschlagen. Ich bin allerdings inzwischen dagegen, die Entropie-Arkebuse in einer Stadt zu verkaufen, in der so eine merkwürdige politische Situation herrscht. Ich meine, hey, wir könnten auch sagen, wir legen das Ding einfach auf die Straße, kommen zwei Wochen später wieder und gucken, wie sich alle Leute in Primelpötte verwandelt haben. Aber möchten wir das wirklich? All dieses glitzernde Gold. Das einzige wirkliche Angebot, was wir bekommen haben, waren 20.000 Gulden. Und unabhängig davon, wenn wir tatsächlich in Betracht ziehen, mit Adrian zusammenzuarbeiten, wird Gold nicht mehr unbedingt ein großes Problem sein für uns in naher Zukunft. Und ich meine, können wir es in Betracht ziehen? Wir sind kein einfacher Söldner. Also, naja, schau mal. Wir sind bisher immer ganz gut klargekommen mit dem, was wir so verdient haben. Wir haben sowohl Möglichkeiten, mehr als ausreichend zu wohnen in Staudingen und Nika hat diesen schönen Hof. Wunderbar. Es geht nicht nur um uns. Was, wenn du irgendwann Schneeflock wieder aufbauen möchtest? Auch daran habe ich gedacht. Wenn wir irgendwann einen artgerechten Stall für Hermann bauen müssen. Das wird teuer. Was ist, wenn du endlich deine Hausfledermaus haben möchtest? Danke. Du meinst... Richtig. Ja, du siehst tatsächlich eine schläfrige, halb ausgewachsene Riesenfledermaus. Sie hängt Talier ungefähr bis zur Hüfte runter und blinzelt eins, zweimal in das Sonnenlicht, krallt sich so ein bisschen fester an deinem Arm wieder fest und bevor du den Mantel wieder zurückschlägst und sie sich so ein bisschen hier in an deiner Seite annestelt. Es ist immer noch nicht so ganz gemütlich, du hast schon drüber nachgedacht, dir vielleicht so eine Art Gestell zu besorgen oder so, aber für den Moment reicht es. Ja, will die. Wird die, so dass du... Ich denke nicht, dass ich mit dir fliegen kann. Vielleicht du? Schön. Wer weiß. Moment, ist die Haustier. Ich denke nicht, dass wir jedes Wesen, mit dem wir zusammenarbeiten, in eine Kriegskreatur verwandeln. Und dann, ihr sagtet, ihr wollt die Wache aufsuchen? Ja, eher das Polizeihauptgebäude. Es scheint üblich zu sein, dass sie hier Abenteurergruppen, Außenstehende gerne in solche, oder diesen Außenstehenden solche Investigationen übertragen. Das Ding ist und folgendes. Ja, genau was Lucien sagt. Wir waren sozusagen in Verhandlungen mit jemandem, der, sage ich mal, wenigstens so schien, als würde er die ganze Sache voranbringen wollen. Und dann wurde der Typ angegriffen von ein paar, naja, sagen wir, untoten Assassinen. Also untot waren sie nicht, aber sie waren war irgendwie auch nicht wirklich lebendig. Das ist schon lebendig, aber nun. Die haben viel zu lange, viel zu viel ausgehalten. Sie waren und sie hatten Feuerwaffen, die unfassbar fortschrittlich waren. Die innerhalb von 6 Sekunden mehr als 3 Schüsse abgeben konnten, was, glaube ich, du bist hier der Schusswaffenexperte, wahnsinnig ungewöhnlich ist. Nun, es ist eine schnelle Schussfrequenz. Schussfrequenz, was? Lucien. Bitte, ich möchte dich nicht mit den Spezifika belasten. Ihr hört jetzt ein zartes Räuspern als Lisbeth B. Lisbeth. Die das traute Heim betritt. Sie heißt Lisbeth Bumsen. Und guten Morgen. Guten Morgen. Das hat sie gehört. Danke, dass du uns abhörst. Abholst. Guten Morgen, Lisbeth. Also, Frau Bumsen. Also der Termin bei Herrn van Dijk steht in ungefähr 3 Stunden an. Ja. Ansonsten. Ich habe mich ein bisschen wegen Kontracht schlau gemacht. Mhm. Ich konnte gestern noch nicht so gut schlafen. Kein Wunder. Ich habe... eine Bemerkung von Herrn van Dijk hat mich stutzen lassen, dass Teile eurer Gruppe bereits für Kontracht arbeiten. Ja, also es gibt noch... 3 weitere Mitglieder der letzten Legion, die, soweit ich weiß, irgendwo im Archipel unterwegs sind. Ja, darauf wollte ich kommen. Sie sind vermutlich, laufen sie im Laufe des Morgens im Westhafen ein, an Bord der Aufschwung. Ja, diese Schiffsnamen. Also vielleicht das interessiert es euch nicht, oder ihr seid irgendwie wütend, dass ich mich zu weit in eure Angelegenheiten... Nein, das ist wundervoll. Aber ich dachte mir, ich schaffe ein wenig... Ja. Klarheit in wunderbar. Dieser Stadt für euch. Ihr scheint euch hier nicht so besonders... Hilf mir kurz auf die Sprünge. Es ist einige Schürhaken her. Haben wir jetzt den Termin mit der Admiralität abgesagt oder verschoben? Den habe ich abgesagt. Wundervoll. Damit ihr genug Zeit habt beim Kommissariat. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal... Ich weiß nicht, wie die anderen drauf sind. Wollen wir einfach vorher zum Kommissariat... Wann laufen sie ein? Jetzt in diesem Moment? So durchgetaktet ist es immer noch nicht hier, leider. Mhm. Sie sollten im Laufe des Morgens eintreffen. Sind der Westerhafen und das Kommissariat denn in entgegengesetzten Richtungen? Ziemlich, ja. Dann hol du sie doch bitte ab. Wie sehen sie aus? Oh, oder nein, leider macht, könnt ihr mir so ein Schild anfertigen, dass ich so letzte Legion... Oh, gerne. Es wird häufig hier in den Straßen genutzt. Für Führungen oder Ähnliches. Ihr fertigt das Schild an, ich werde mich rüsten gehen. Nach den letzten Ereignissen... Ich bin tatsächlich schon in voller Rüstung da unten. Ich laufe hier nicht mehr in diesen modischen Klamotten rum. Trägst du offen Waffen? Nein. Fangfrage? Gut. Ich glaube, ich trage nie offen Waffen. Aber vermutlich nicht. Offen Waffen. Und ich hoch, ich ziehe. 2-2. Dankeschön. Ich brauche 22. Was ist diese 77? Sie werden es wissen. Ich ziehe meine Rüstung an, ich ziehe meine Togonadube an. Ich sehe mich zumindest schon so einen Ledergurt, wo ich eine Schusswaffe dran trage. Ich würde davon ausgehen, dass du dir das gekauft hast, bevor du tatsächlich mit dem Kurs angefangen hast. Ich glaube, ich halte Talir für denjenigen, der sich auch so Rallye-Handschuhe kauft, bevor er anfängt, den Führerschein zu machen. So, deshalb, ich würde dir so ein Holster zugestatten, ja. Das streicht dir ein Goldstück weg und dann... Sollte niemand auf das Schild reagieren, halte einfach nach einem riesigen Halbelfen-Ausschau, der... Viel mehr muss man dazu nicht sagen. In Begleitung von einer Frau, die eine wahnsinnig große Rüstung trägt. Mhm. Und einem... No, nein, Halbling. Entschuldigung. Es ist lange her. Halbling. Mit wahrscheinlich relativ schicken Klamotten. Na gut. Nimm dich in Acht vor ihm. Wo soll ich sie hinführen? Also vom Westhafen sind es bestimmt gute... Gute, vielleicht 2 Stunden kommt auf die Verkehrslage an, um an den Platz der Freiheit zu kommen. Wir haben um 12 Uhr doch den Termin mit Adrian. Wir treffen uns dort vor Ort. Ja, ihr kennt unseren Terminplan mindestens genauso gut wie wir. Ihr solltet ja wissen, wo wir sind. Na gut. Noch eine weitere Frage, es tut mir wirklich leid, euch damit belästigen zu müssen. Soll ich euch meine Rechnung am Ende des Monats geben? Am Ende der Woche? Habt ihr einen Buchhalter? Ach ja, habt ihr, das bin ja ich. Ja. Soll ich mich selber bezahlen? Nein, das wäre komisch. Es scheint mir. Also du wurdest für diesen Monat ja schon bezahlt? Ja, ich meine nur. Ja, dann am Anfang nächsten Monats stellst du uns die Rechnung. Wie würde es dir denn am besten passen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr flexibel. Meine Miete wird von der Gilde gezahlt und alles andere war nur für den Lebensunterhalt. So deshalb, solange ich einfach über die Runden komme, geht alles klar. Also für diesen Monat bin ich... lebe ich wie ein Gott in Thessalien. Und dann würde ich sagen, zum 1. des nächsten. Zum 1. des nächsten. Wer weiß, wo wir dann sind. Nun gut. Dann gehe ich jetzt zum Hafen. Das Kommissariat, also das Hauptwachhaus, ist Platz der Freiheit. Es ist, fragt euch einfach durch, es fahren ungefähr 4 Barkassenlinien darauf zu, es ist einer der größten. Ja, ihr habt keinen Termin, denkt da dran. Also, es ist eine Sache, die, nun, es ist nicht besonders höflich, ohne Termin hier irgendwo aufzutauchen, aber... Die Umstände sind mehr als ungewöhnlich. Ich denke auch, er wird wahrscheinlich erfreut sein. Wird es Probleme geben, dass unsere magischen Gegenstände noch nicht ange... Das war der nächste Punkt, zu dem ich kommen wollte. Wann kann ich einen Termin beim Amt für arkane Angelegenheiten eintragen? Ihr müsst nicht mitkommen, aber ich bräuchte vielleicht jemanden, der mir beim Tragen hilft und... Achso, ja. Du musst mit unseren magischen Gegenständen dorthin gehen? Sie müssen einmal in ihrer Wirkung gezeigt werden, damit gegen dich, es registriert Lisbeth. Werden kann. Da werden wir persönlich vorstellig werden. Gut. Wie wäre es mit... Morgen? Morgen Vormittag? Ja, ist das noch früh genug? Vormittag. Ich wohne seit einem Monat hier, warum wusste ich das nicht? Wer weiß. Ich hätte genug Zeit gehabt, das ist merkwürdig, dass du das sagst. Aber du, der Paragraphendschungel. Der kennt sich hier nicht mehr aus. Ja, also ich kann jetzt nicht die Öffnungszeiten jedes Amtes aus dem Kopf, aber es sollte klar gehen. Ich würde mich einfach melden und dann, wir sehen uns ja. Achso, soll ich bei dem Treffen mit Adrian dabei sein, oder? Herr van Dijk? Das würde uns sehr freuen. Ja. Na gut. Du bist hier wohnhaft, du kennst die Stadt etwas besser als wir. Nicht die Bezirke, in denen ihr verkehrt. Ja, aber vielleicht etwas die Politik, die diese Bezirke zu dem machen, was sie sind. Naja, das mag sein. Na gut, und sie macht so ihr kleines Notizbuch zu, steckt das sich in das ausladende Dekolleté und zieht los. Also ja, ich gehe noch schnell Spike füttern und dann können wir gerne los. Während du dich gerade am Rüsten bist, öffnet sich die Tür. Lucien kommt einmal rein, zieht eine Schreibtischschublade auf und wird durch ein begrüßt als ein kleiner. Mittlerweile, wie gesagt, das Federkleid wird immer dichter, aber es sieht immer noch so ein bisschen beliebig zerrupft aus und das Küken hüpft so einmal auf deine Hand, flattert so kurz hoch, macht wieder, fump, landet dann wieder hier auf deinem Arm, hüpft sie wieder hoch, fump, landet auf deiner anderen Schulter, schmiegt sich wieder so ein bisschen an dich. Kumpo-Chicken. Lucien, meint ihr, wenn ich den richtigen Techniker dafür finde, könnte ich mir Schusswaffen in meine Handschuhe integrieren lassen? Fabian könnte sowas sicherlich machen und Shem hat ja auch schon Erfahrung mit ähnlichen Geschichten. Nun, eine Idee für einen anderen. Wie sind wir denn dabei? Wir werden jetzt uns erst einmal zum Hauptwachhaus aufmachen. Also gut. Spikey? Wir sind in der ganzen Menagerie unterwegs. Ja, das passiert. Wo ist mein Wolf? Alrighty. Gerade runter so affectionate mit den Tieren, während Shen da schreien und sagt, Shen, er ist immer bei dir. Sie nach unten tretet, seht jetzt Wilhelm, wie er die Zeitung endgültig zusammenpackt, sie weglegt. Nun, das markiert für den Anfang das Ende unserer Zusammenarbeit. Ich werde mich auf den Weg nach Heuvelheim machen und ein bisschen Familienangelegenheiten klären. Allerdings, wie werden wir jetzt mit der AR verbleiben? Im Moment, nun, habe ich sie in meinem Gildenschließfach gelagert. Allerdings, ist sie dort nicht sicher? Sie ist dort sicher, allerdings. Vielleicht möchtet ihr sie nicht in den Grenzen dieser Stadt haben, wie ich euch kenne. Ich möchte sie gerne in den Händen dieses Mannes haben. Denn ich bin lizenziert. Nicht dafür. Und zwar in unserem Backofen. Ist es denn für uns überhaupt möglich, diese Waffe mit uns in dieser Stadt rumzutragen? Nun, solange sie in der Tüte bleibt, ist das kein Problem. Solange ihr sie tragt, ist es genauso ein großes Problem wie mit allen anderen Waffen. Dann noch ein größeres Problem, weil es magisch ist und nicht angemeldet. Und dann ein noch viel größeres Problem, weil es nicht angemeldete Arcano-Technologie ist, die experimentell ist und potenziell die Möglichkeit hat, alles hier in Chaos zu stürzen. Nun, euer Bruder. Johann, ja. Können wir in Kontakt mit ihm bleiben? Falls wir irgendwelche Verträge abschließen sollten oder ähnliches. Natürlich. Er reist mit mir zusammen heute nach Heuvelheim ab. Wir haben ein bisschen was mit unserer Familie zu klären. Hinsichtlich der neumodischen Schusswaffen, die mir gestern fast die Lunge zerschossen hätten. Ja. Aber er wird morgen oder übermorgen zurück in der Stadt sein und ist weiterhin, so wie ich ihn verstanden habe, gewillt, eure nun legalen Tätigkeiten zu übernehmen. Wie nennt man das hier? Notariell? Ist zumindest ein Begriff, der das Ganze einigermaßen... Ist es nicht ganz akkurat, aber ja, sagen wir Notariell. Nun, ich denke, über Arcane-Projektion können wir ihn leicht erreichen. Hier ist seine Arcane-Projektionsnummer. Nein. Tut mir sehr leid, dass unsere Verhandlung für euch bisher sehr fruchtlos war. Nach allem, was passiert ist. Nun, ja, vielen Dank. Allerdings... Ich hatte meine Bedenken von Anfang an hinsichtlich dem Aufeinandertreffen, dem Clash eurer Kultur und eurer Werte mit dem nun gut geölten Mechanismus dieser Stadt. Deshalb, ich hatte keine allzu großen Hoffnungen. Unser also Clans, möchten Sie sagen. So kann man es auch ausdrücken. Unser Culture. The Clash unserer Clans. Ich verstehe. Also gut. Wir werden uns sicher noch mal auf ein paar Pratzbrödel treffen, bevor wir abreisen. Ja, Heuvelheim ist nicht ganz so weit entfernt. Es ist ungefähr ein Tag per Barkasse. Also wenn ihr einmal die Gracht hochschippert, dann können wir uns auf einen Pratzbrödel treffen. Oder einen Flachkuchen. Oder einen Flachkuchen. Oh, die waren gut. Mein altes Zimmermädchen. Lass mich raten, das ist ein Halblingszimmermädchen? Oh, natürlich. Aber ich kann mich gerade nicht an ihren Namen erinnern. Sie macht ganz hervorragende Fratzbrödel und Flachkuchen. Sie wird sich sicher freuen, euch bewirten zu dürfen. Soll ich den anderen Bescheid sagen, dass Lisbeth auf der Suche nach ihnen ist? Kannst du? Würde das lange dauern? 6 Sekunden. Ja, warum nicht? Okay. Caustic Sending. Schicke Nachricht an Finn. Nun, ihr wisst, ich bin kein Mann vieler Worte, deshalb bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Danke. War mir ein Vergnügen. wenn ihr wieder etwas braucht, das heißes Blei im Gesäß braucht, sagt mir Bescheid. Und denkt wirklich darüber nach, mit Contract zusammenzuarbeiten. Ich Ich will dieses Schiff. Ich will auf diesem Schiff fahren. Ich will dieses Schiff nicht haben. Darüber reden wir noch. Für die Rezession. Darüber reden wir noch! Er stöckelt raus. Okay, was sendest du? Oder möchtest du es nicht laut sagen, sondern ihm hinüberschieben? So, ich sende... Weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 30 Worte oder so. Sagen. Willkommen in der Stadt. Eine Freundin sucht nach euch. Großes Schild. Sieht süß aus. Punkt. Von wem ist die? Er steppt gerade auf die Docks. Die Promenade erstreckt sich vor euch, als plötzlich dein Hirn anfängt zu ringen. Es war so Sing und du hörst Taliers Stimme in deinem Hirn, wie er dir folgende Nachricht übermittelt. Ich bin jetzt dieses Level an Magier. So irgendwelchen Leuten einfach so Gedanken schreiben in den Kopf. Ich hab sogar eine Antwort SMS, ne? Weiß ich bei Sending so? Ich glaube, das war Message. Das ist Message. So. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Sending auch so ist. Okay. Neues Band. Guck mal, noch kurz dran. Probably is. Das ist wichtig. Was ist los, Venom? Warum brüllst du hier wie ein Ära über die Docks? Weil Talia in meinem Kopf ist. Hier ist hier? Er ist auch in meinem Kopf. Nein, ich habe ihn gerade in diesem Moment gehört. Du hörst gerade so ein Haltesignal. Während Finnen versucht, zurück zu antworten. Warte, die ganze Arcano-Technologie muss die Verbindung schlagen. Okay, du kannst antworten. Wie viele Worte? In a like manner. Also es sind irgendwie 25 Worte. Eine kurze Nachricht. Okay, sonst wird's teuer. Okay, thanks, bye. Das ist Reading. Ja, danke. Dann warten wir einfach hier so lange am Hafen und vertreiben uns die Zeit. New Phone Hoodies. new Brain Hoodies. Nein, Talia hat mir gerade gesagt, dass eine gemeinsame Freundin uns hier am Hafen in Empfang nehmen will. Ist es La Ira? Sieht sie gut aus? Warte, ich höre noch mal los? Rein. Ist sie behaart? Er hat gesagt, sie sieht süß aus. Sie sieht süß aus. Sie ist hübsch. Aber mehr weiß ich nicht. Hat sie dickere Oberarme als du? Dicke, jeder Mensch hat dickere Oberarme als mein Körper breit ist. Dickere Brüste als dein Kopf. Ich hoffe. Ja, du weißt, das ist ja. Du kannst ja nicht so viel sagen in so einer kleinen Nachricht, deswegen. Also sie kommt hierher und holt uns ab, also. Irgendwann schickt er so ASCII-Nachrichten von nackten Frauen und man hört nur Finnen so im anderen Raum. Ja, ich habe eine Rezensur verfasst. Nika, kannst du das mal auf Rechtschreibfehler korrigieren? Okay. Ich würde tatsächlich ganz kurz... Es ist gerade viel Tumult. Mega, also der Hafen ist... Die Bevölkerung da am Hafen gerade, so an der Gruppierung von Piers, an dem ihr euch befindet, ist wahrscheinlich doppelt so hoch wie von ganz Staudinck. Okay, sehe ich irgendwo jemanden, der aussieht wie ein Infodesk, wo ich fragen kann, wo ich wohin komme. Tatsächlich. Du siehst ungefähr, du siehst ein 300 Meter da vorne, siehst du ein großes I, rot angestrichen, mit einem Pfeil nach unten. Und den Stand selber siehst du nicht, da laufen immer wieder Leute vorbei, aber so ein großes I. Und nochmal 50 Meter weiter in die andere Richtung. Du hast ein bisschen oft das Dehnungshaar verwendet. Das bringe ich dir noch ein. Das muss Informatrix sein. Was ist ein Dehnungshaar? Das ist ein normales Haar, das nach einem Vokal folgt. Aber was macht es da? Ich erkläre es dir bei einem ruhigen Feuerchen. Ansonsten ist, wie gesagt, mega viel Tumult. Auch immer mal wieder siehst du so Informationsbretter, an denen die Leute herantreten, gucken, vielleicht mal so einen kleinen Schnipsel abreißen, weggehen. Du siehst mehrere basarartige Läden, die Kurzwaren hier verkaufen. Und ansonsten, meistens ist das Ganze eingerahmt von großen Lagerhäusern oder Kontoren, in die halt durch Lastenkräne große Kisten und Fässer reingepackt werden. Allgegenwärtiges Geschrei, Rassen komplett wild durcheinander, also alle Hautfarben, alle Hornarten und alle, was gibt es noch, Augenarten, ob Iris los oder mit Iris oder ohne Augen, es ist irgendwas von allem ist da. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr wild und sehr, sehr bunt und vor allem sehr, sehr laut. Fimmler, wollt ihr hier stehen bleiben oder wollt ihr... Der muss noch seine Bewertung angeben. Ich muss meine Rezensur abgeben. Ah, gut. Dann treffe ich euch gleich wieder hier. Und dann straight ich einmal kurz zu dem Infostand. Okay. Du siehst einen Halbling davor, der so ein bisschen vor einem großen Stadtplan brütet. Und als du näher kommst, guckt er an seinem kleinen Stand hoch und packt schnell etwas, an dem er gerade geschlürft hat, unter den Tresen. Und sagt, hey, ich bin ein glücklicher Stadtführer von Helvent. Wie kann ich dir einen glücklichen Tag verschaffen? Möchte Insight würfeln? Nein, ich glaube, dafür brauche ich keine Insight. Guter Freund, es ist schön, ein meiner Art hier zu treffen, ganz ohne Ketten und gut zugegeben in einem offensichtlich sehr bedrückenden Job, aber es ist schön, hier jemanden von meiner Art zu treffen. Sag, wo finde ich in dieser Stadt den besten Schmied? Möglicherweise vielleicht mit einer magischen Gabe, aber der beste Schmied tut es auch. Oh, der beste Schmied. Nun, die besten Schmiede finden sich vermutlich in Guldenheim. Allerdings braucht ihr da natürlich eine spezielle Erlaubnis, um es betreten zu dürfen. Ansonsten, in Hallengast gibt's mehrere Schmiede. Es gibt Johanns Schmiede. Es gibt... Inkompetent. Wilhelm Schmiede. Das ist ein sehr beliebter Name. Ja, was soll ich sagen? Die Schmiede von dem Johann. Nun, es gibt das Rostwerk an der Grenze. Das klingt sehr einladend als Schmied. Nun, die Rostmarks sind eine sehr, sehr bedeutende alte Zwergenfamilie. König Johann ist ein aus dem Rostmark-Geschlecht. Also lasst euch von diesem Namen nicht die Qualität dieser außerordentlich großartigen Waren mürbe machen. Ansonsten, wenn ihr eher in die experimentelle Schmiedekunst interessiert seid, würde ich es auf dem Gildencampus besuchen, in vielleicht einem der Studentenworkshops oder natürlich beim Erfinderslam. Oh Gott, da müssen wir ja unbedingt noch hin. Aber das sind zumindest die beiden besten. Und die am meisten dafür zahlen, dass ich anderen Leuten ihre Namen nenne. Ja. Wie das halt so läuft, ne? Hab ich mir gedacht. Wie weit ist es denn nach Hallengast bzw. zum Gildencampus? Nach Hallengast, ja, je nach Verkehrslage, eine Stunde ungefähr, wenn ihr gleich eine Barkasse bekommt. Gildencampus, das geht schneller. Müsst ihr einfach nur einmal den Westtorhafen runter und einmal über den Kaiserinkanal und dann seid ihr praktisch schon da. Was das Leben in dieser Stadt wesentlich einfacher und auch viel komplizierter machen würde, wenn wir ein Displacer-Beast hätten. ja, danke. Letzte Frage. Ihr spracht von einer speziellen Erlaubnis für die Schmieden in Guldenheim. Was hat es damit auf sich? Nun, Guldenheim, also der Gildenbezirk, ist nur Gildenmitgliedern zugänglich. Und Gästen der Gilden und speziellen Personen, die Gilden für würdig genug erhalten, in ihren nun privaten Schmieden und Werkstätten herumzustöbern. Also die Gilde bunkert quasi sämtliche besten Dienstleistungen etc. für sich. So kann man das ausdrücken, aber das würde ich natürlich nicht tun, denn ich bin ein happy, happy Standinhaber. Ich würde es auch niemandem erzählen, wenn ihr es tätet, aber dazu eines anderen Tages mehr. Ja, vielen Dank und gehabt euch wohl. Yes, schönen Tag noch. Ich würde auch gerne zu dem wunderbar fröhlichen... Hallo, junge Dame. Hallo. Sagen Sie, wo ist die Diekländer Bundesbank? Die Diekländer Bundesbank, die befindet sich tatsächlich am Rande des Rostmarkbezirks. Wenn ihr den großen Park seht und seht ihr einige riesige Gebäude, die ihn basically eingrenzen. Und eines dieser größten Gebäude in Richtung Guldenheim ist die Bundesbank. Alles klar. Ist das weit weg? Nun, es liegt auf dem Weg nach Hallengast. Also eine gute Stunde von hier. Je nach Verkehrslage. Wenn ihr direkt eine Barkasse bekommt, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Super, danke schön. Tschüss. Auf dem Weg durch die Menge zurück zu Fimla würde ich gerne mal an das Heft meines Rapiers klopfen und gucken, ob der Geist gerade empfänglich für eine Audienz ist. Du hörst wie immer, wenn du so ein bisschen deinen Geist öffnest für Kontakt, hörst du sie. Sag mal... Wir sind jetzt schon sehr, sehr lange zusammen unterwegs und du bist mir ein sehr, sehr treuer Weggefährte. Was hältst du von einer schwarzen Klinge für dich? Und du bekommst keine Antwort in dem Sinne, keine gesprochene Antwort, eher ein das die Impression eines verwirrten Lächelns. Mhm. Es ist so, I'm up for anything, but why? Das ist so das Signal, das du empfängst. Ja, das ist gut. Das, mit dieser Antwort kann ich sehr gut leben. Dann gucken wir uns das mal an. Hm. Und irgendwie wieder zu finden. Willst du Lingerie für deinen Geistgrad kaufen? Ein kleines Strumpfband darum hin. Ich würde gerne mal fragen, wie weit es denn bis zum Anschlagbrett ist. Ja. Zum Rätsel-Großbrett. Wen fragst du? Oder auch den Johann, wenn er noch da ist. Und ansonsten suche ich mir eben einen Infopoint. Okay, du trittst zu dem anderen Infopoint, drängelst dich so ein bisschen durch, schiebst einen großen, stehst gerade, musst dich in die Schlange stellen, weil tatsächlich jemand anderes gerade davor steht. Es ist ungefähr 2 Meter großer, breitschultriger Goliath, komplett haarlos von dem, was du siehst, massige schwarze Tattoos am ganzen Körper. Auf dem Rücken scheint es so wie ausgebreitete Flügel, die hier einmal seine Schultern hochgehen und hier runtergehen, ausfransen. Hier ein Stachel hoch. Und trägt eine Lederrüstung und du siehst so das lederne Band einer Augenklappe, die so um seinen Kopf herumgeht. Und du hörst ihn, wie er in so ein bisschen sehr gebrochenen Kommen gerade versucht, Informationen aus dem armen Halbling, der da am Infopoint steht, herauszukriegen. Und hört so ein: Du mir sagen, ich möchte wissen, wo Kapitän mit Kaperbrief. Also, ja, es gibt einige Kapitäne, die jetzt mit der letzten Senatssitzung einen Kaperbrief erhalten haben. Ich weiß nicht, nach welchem genau suchen sie denn. Kapitän mit Kaperbrief. Nun gut, es gibt Odessa, es gibt, und ja. Keine Frau. Frauen schwach. Ey, das ist jetzt aber nicht so. Frauen schwach! Entschuldigung, Mann mit einem sehr appetitlosen Tattoo, das ist wirklich schlecht. Dreht sich zu dir um. Du siehst so, der halbe Kiefer hängt so ein bisschen runter. Die Nase ist an 2 Stellen gebrochen. Das eine Auge, das intakt ist, tränt die ganze Zeit so ein bisschen. Und er trägt über das andere Auge halt so eine Augenklappe und dreht sich jetzt zu dir um und so: Was du wollen? Ich habe hier eine Rezensur abzugeben und ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Du kannst hier deine Rezension dahin stecken. Rezensur! Was? Es ist eine Rezensur! Nukula. Oh! Barbaren! Ich habe im Moment noch ein Gespräch mit diesem kleinen Herrn zu führen. Wenn du bitte einen Moment. Rücktritt! Ich muss nur wissen, wo ist das Rezensionsbrett? Nein, du redest gerade mit mir. Kannst du für eine Minute bitte Rücktritt? Ist privater Geschäft mit kleiner Mann. Du weißt ja noch nicht mal, wo du hin willst. Ich möchte einen Kapitän mit Kaperbrief. Da sind die Docks, da sind die Schiffe. Am besten fragst du da mal nach. Zeigst du in Richtung der Docks. Es sind ungefähr gerade bestimmt 50 Schiffe. So in die Weiten des Westerhafens. Er folgt deinem Blick. Du sehen, was ich sehe? Ja. Wieso? Oh. Was für einen Kapitän suchst du denn? Du mir aufschreiben. Ich selber suchen. Ja, okay. Und ignoriert dich für den Moment einfach. Eine Momentur. Und krieg den kleinen Zettel. Das ist schwer gewesen. Ja. Wenn man sich ein bisschen besser ausdrücken kann, dann würde das ja auch viel schneller gehen. Wow. Du hast der Halbling guckt nur so, er schockiert, ihr beide ragt ungefähr so doppelt so hoch über ihm auf. Wow. Und er schüttelt einfach nur den Kopf, rempelt dich noch so im Vorbeigehen an und verschwindet dann, hält das so ein bisschen in die Sonne und geht weiter. Übrigens, ich kenne da jemanden, der gute Tattoo-Entfernungen macht. Ich kenne jemanden, den von dir gerne einen gebaut. Und der Rest verschwimmt in der Menge, als er in die Menge tritt. Einen wunderschönen guten Tag, mein großer Freund. Ich bin ein happy, happy Helventer und. Oh, wow. Das hier möchte ich wegbringen. Wo bringe ich es hin? Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Es ist eine Rezensur. Eine Rezensur für... Kontrakt dieses Unternehmens. Oh ja, yeah. Dem hier so yeah. 49... Der eine Rezension! Chef. Ja, sicher. Jedes größere Kontor hat ein schwarzes Brett davor und da könnt ihr sie einfach anpinnen. Wo ist das nächste Kontor? Oh, das nächste Kontor, das muss ich gucken. Ha, einfach die Promenade weiter, 500 Meter auf der linken Seite. Danke. Ab. Ein Happy Happy Helventag noch. Fimmler, ab. Während ihr jetzt Fimmlers massige Gestalt langsam in der Ferne verschwinden seht, seht ihr jetzt eine kleine, etwas verlorene Gestalt sich aus der Menge schälen. Ihr seht basically einen dunkelgrauen Rollkragenpullover, eine kleine Halblingsdame mit hellblonden, fast weißen Haaren zu einem Messiband, nein Spaß, zu einem strengen Knoten zusammengebunden. Trägt einen kleinen Zwicker vorne auf der Brille, auf der Nase und hat ein Schild in der Hand, wo oben zwei große L raufgemalt sind in schwungvoller Schrift. Und trägt unter dem linken Arm ein großes Notizbuch und guckt sich so ein bisschen an. Guckt dann so der in der Ferne verschwindenden Gestalt von Fim, stellt sich so Zehenspitzen, guckt ihm hinter und guckt sich jetzt so ein bisschen unsicher. Letzte Legion. Hallo, ach, ich glaube, das sind wir. Hallo! Ich hole mal kurz Fimmler und ich presch zu Fimmler durch und zieh so: Hallo! Fimmler! Kommt so auf dich zu. Ihr habt eine sehr große Rüstung an. Ihr sucht nach der letzten Legion? Ja. Dann seid ihr die Freundin von Talia. Also, ich bin die Buchhalterin. Ach so. Wir sind noch nicht aufs. Also. Oh. Oh nein, Staffel 2 hat einen Romantic Subplot, ey. Dann brauche ich das ja jetzt nicht mehr. Das Schild, das haben wir uns ja gefunden. Hier, Fimmler, unsere Eskorte ist. Also, mein Name diese Rezensur abgeben. Mein Name ist Lisbeth. Hallo! Lisbeth, not safe, but I thought. Und ich bin anscheinend jetzt die Buchhalterin. Ich soll so ein Auge auf alle eure Ausgaben haben und ich bin außerdem eure persönliche Assistentin. Also wenn ihr irgendwelche Termine braucht, wenn ihr irgendwie hier in der Stadt den ganzen Bürokram erledigen wollt, dann kriegen wir das gemeinsam hin. Das hört sich gut an. Nika. Genau. Seid ihr die Einzige, die aus dem Archipel zurückgekehrt? Oh Gott, seid ihr die Einzige? Nein, alles gut. Finnen holt gerade Fimmler, der weggestopft ist. Gut. Paar Minuten sind gut. Wieder da. Finnen und Fimmler, sagt ihr? Genau. Okay, gut. Also. Ich buchstabiere ihr Fimmlers Namen, weil ich noch nicht sicher bin, ob er es schaffen wird. Gut. Und sie guckt auf einen der großen Uhrentürme. Also, innerhalb der nächsten halben Stunde sollten die anderen beim Kommissariat eintreffen und ungefähr zwei Stunden ab da haben sie einen Termin bei Herrn van Dijk. Das ist der Direktor von Contract. Also, und es wurde gebeten, dass ihr dort aufeinandertreffen würdet, um diese Unterredung gemeinsam zu führen. So. Gut, dann würde ich sagen, warten wir mal ab, was die zwei Herren dazu sagen. Von mir aus können wir das gerne tun. Aber ihr braucht nicht die Erlaubnis der beiden Herren, um zu tun, was... Nein. Gut, ich wollte nicht, dass das so eine Gruppe ist. Und zurrt ihren Dutt ein bisschen fester und wartet jetzt geduldig. Sag gut, Messi-Bann. Wartet geduldig auf eure Rückkehr. Ja, ich hau das Ding an die Wand, sobald ich ankomme. Ja, also es sind alles die gleichen Gebäudetypen, sehen exakt gleich aus, werden aber von unterschiedlichen Unternehmen angemietet und jenes, das halt unter der Flagge von Contract steht tatsächlich unter der Flagge von Contract. Da oben eine große Fahne weht, grau und mit in orangenen Lettern da drauf einmal das große K. Und ja, da vorne ist tatsächlich ein schwarzes Brett. Es sind mehrere andere Zettel da auch rangeprügelt. Sowas wie großartiger Service, aber leider zu laut. Ein Stern und sowas. Du haust deine Rezension einmal da drüber. Ja, möchtest du sie einmal verlesen? Für diejenigen, die nicht Auge auf dieses Meisterwerk werfen konnten. Soll ich es vorlesen oder darf ich es vorlesen? Du darfst vorlesen. Aber dann stellt es sich ja jeder in deiner Stimme vor. Das heißt, eigentlich ist ja deine Denkschrift. Bist du nicht auch Sprecher? Ich kann die Schreibfehler halt nicht mitsprechen. Doch. Okay. Try. Liebere Kunde von Kontrakt, es war mir eine Freude, mit euch auf See gewesen zu sein. Abenteuer habt ihr versprochen und geliefert. Eure Alkoholvorräte solltet ihr beim nächsten Mal vergrößern oder weniger alkoholkranke Zwerge einstellen. Zwerge mit TS. Wir empfehlen euch weiter, sobald ihr unser Gold bezahlt habt. Gold 9 von 10 Abenteurer würden wieder mitreißen. Fimla B. LL. Ach, ja, schön. Du nimmst einen der dafür vorgesehenen Nägel und drückst ihn einfach zusammen mit dem Pergamentsfetzen in die Wand. Und um dir unnötige Wege zu sparen, erinnerst du dich auch gerade dann, das Geld zu holen, exakt. Und ja, das ist gar nicht so schlecht. Nicht wahr? Die Tür des Kontors ist verschlossen. Für den Moment oben ist eine Hebebühne, über die immer von einem der wenige Meter entfernt anliegenden Schiffe gerade große Kisten runtergekarrt werden, mit einem Greifer hochgehoben werden, dann mit Ächzen und Keuchen der Anwesenden ungefähr 10 bullige Hafenarbeiter, die Kiste mittels eines Flaschenzug einmal über die Promenade oben hoch hin liefern, wo es dann reingezogen wird. Und unten ist nur ein einziger Seeschlitz in die Tür gelassen. Eine Frage zu der kleinen Lisbeth. Bitte. Bin ich es gewohnt, von zu Hause so ähnliche Leute zu haben oder nicht? Also sagen wir so, du bist so gewisse dienerliche Unterwürfigkeit gewöhnt, definitiv. Aber sie war einfach nur höflich. So, aber du bist es gewohnt, mit Leuten unterhalb deines Standes zu reden. Hast ja die letzten 2 Monate auch gemacht, ne? Ja. Von daher. Die letzten 6. Ja, stimmt. Also ja, also du, ja, ist für dich halt normal, dass so Leute um dich rumwuseln und so ein bisschen deinen Shit machen. Okay. Ja. Eine Tür geht auf, ja. Eine kleine Sichtklappe geht auf und ein misstrauisches Auge blickt dir entgegen. Ja, guten Tag. Fimler von der letzten Legion. Ich war auf Fahrt mit Kontrakt und möchte gerne bezahlt werden. Hier ist mein Lohnschein. Papier. Mhm. Hier, Fimler, gib mal mein bitte auch gleich mit ab. Hier. Haben Sie eine Vollmacht dabei? Sonst können Sie leider nur Ihren eigenen Lohnschein erreichen. Ich bin hier unten. Er steht hier. Hallo. Ich nehme ihn und gebe ihn mal vor den Schlitz. Na hey, gut, yo. Dann bitte einmal die beiden Lohnscheine durch den Schlitz. Mhm. Hört wie auf einmal so ein Faden dran. Papier runter segelt. Und hieß es einmal. Okay. Nun gut. 3 Riegel gehen zur Seite. Bitte einzutreten. Und er wartet. Ihr seht einen älteren Mann, schütteres, gräuliches Haar, trägt eine sehr, sehr schlecht sitzende Kontraktuniform und schlurft so ein bisschen in den dunklen Teil des Ladens. Tretet ein. Der untere Teil ist ein bisschen wie so eine staubige Scheune. Es fällt so durch die Ritzen im Holz, fällt so ein bisschen Licht rein. Ihr seht einen Schreibtisch zur rechten Seite, von dem er sich wahrscheinlich gerade erhoben hat, weil ihr auch so einen dampfenden Kakao da seht. Es ist ein kleines Wartezimmer, eine kleine halb verdorrte Topfpflanze steht da, 5 Sitze sind da, ein Aquarium, in dem eine Kröte auf einer Leiter sitzt, ist in einer hinteren Ecke. Eine Treppe führt runter, eine Treppe führt oben in den anscheinend eher lagermäßig genutzten Bereich. Und er wuselt gerade in einer Schublade rum, nimmt einen großen Schlüsselbund. Einzig andere lebendige Person, die euch in diesem Raum auffällt, ist ein wirklich großer und einfach nur fleischig aussehender Typ. Rasse ist schwer festzustellen, so das gesamte Gesicht ist so ein bisschen zusammengeschwollen und das einzige, ein Auge ist praktisch zugeschwollen und ein anderes Auge ist von Glas bedeckt. Es sieht ein bisschen aus, als hätte ihm mal jemand irgendwie ein Trinkglas oder so einfach ins Gesicht geschoben. Und er steht da, sein Anzug sitzt ein bisschen besser, aber es ist immer noch, er ist nicht wirklich dafür gemacht. Eine Schulter hängt ein bisschen tiefer, aber er ist wirklich enorm groß. Er ist noch irgendwie einen Ticken größer als du. Und steht da einfach nur und gebt euch so ein bisschen das Hellwinter Stink Eye. Während er so ganz im Schlüssel und einmal unten in das Konto verschwindet unten. Und ihr hört ihn jetzt so tap, tap, tap, tap, tap, einmal die Treppe runtergehen, während ihr in dem Wartezimmer steht. Als Zirkusvolk trifft man ja ab und zu mal so Kuriositäten-Shows und so. Ist das dieser Fleischberg etwas, was sich irgendwie schon mal gesehen haben könnte? Oder ist der Litchi einfach nur gezeichnet? Also sieht er aus wie eine Kuriosität? Nein, er sieht gezeichnet aus. Okay. Er sieht nicht aus wie eine Kuriosität. Er sein könnte, dass er starr mit seinem Auge biegen kann. Frag ihn doch. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht entdeckt er seine wahre... Vielleicht kennt er seine wahre Passion. Makramee. Ja, ich setze mich auf... auf den Typen. Auf den Typen. Ich versuche, auf, an ihm hoch, ich versuche auf ihn hochzuklettern. Eine der Sitzgelegenheiten und... Ich würde mit Lisbeth übrigens mal denen so ein bisschen entgegenkommen. Mhm. Ja, und ich mache so... Rick Sanchez-Style... Ihr hört von unten, jetzt eine etwas schwache Stimme aus dem Keller. Bevorzugen Sie Ihre Auszahlung in bar oder lieber in Anteilen? Ist das Ihre erste Transaktion über Kontrakt? Ja, ich hätte schon alles im Ganzen und nicht nur in Teilen. Nein, Sie können direkt das erhaltene Geld in Kontrakt investieren. Sie kaufen Anteile an dem Unternehmen und, nun, es gibt Zinsen und so ein Kram. Nein. So ganz habe ich das auch nicht verstanden, aber ich muss es zumindest erzählen. Dann nein. In bar? Ja, bitte. Ja. Na gut. Und ihr hört, es vergehen 2 qualvolle Minuten, in denen ihr nur Folgendes hört. Kling! Kling! Als ein älterer Herr. Und ihr seht so den Security-Mann, der ungefähr so guckt. Als der ältere Herr aus dem offensichtlich mit Gold gefüllten Keller hochkommt und 2 recht pralle, ungefähr so große Goldsäcke mit sich schiebt, die vor euch hinzieht. 2 Stücke Papier von seinem Schreibtisch runterholt, euch einmal hinhält. Einmal bitte die Quittung, dass ihr das Geld auch unterhalten habt. Einmal unterschreiben bitte. Ich wollte gerade sagen, Kürzel reicht auch, aber nicht schlecht. Ja, ja, gut. Das ist eine Bank hier, oder? Es ist ein Kontor. Ja, da würde ich mein Geld gern hier wieder lagern. Ja, wir lagern nicht für Privatpersonen. Ihr könnt allerdings Anteile kaufen und dann wird das Geld praktisch bei uns gelagert. Wenn ich das richtig verstanden habe. Allerdings könnt ihr euch das Geld dann nicht wieder auszahlen lassen. Es ist dann wieder in Kontrakt investiert. Und es gibt jährliche Perioden, in denen das Geld ausgezahlt wird. Wie groß ist dieser Sack? Ungefähr so groß wie dein Kopf, würde ich sagen. Ah, okay, dann geht's. Das ist, Achtung, sackschwer. Hui! Hast du gerade den Episodentitel gespoilert? Ich hatte jetzt gesagt, du sagst sowas wie, es ist ein Sackgesicht, weil es so groß ist wie sein Kopf. Das wäre nicht witzig gewesen. Kommt ja auch von mir. Ja, also ihr steht beide mit diesem Geldbeutel voller Gold und es ist halt echt viel Gold. Es ist wirklich viel Gold. Und es ist halt so. Ich habe immer noch massig Gold aus Season 1 dabei, ey. Ich nehme ein Münzchen raus und für deine Mühen, guter Mann. Und vielen Dank. Und steck das dem Dicken zu. Sein Grinsen wird noch breiter und in der zugeschwollenen Seite fängt jetzt leicht an zu sabbern. Auf dem Weg zu Nika machen. Okay. Du kriegst so einen kleinen giftigen Blick hinterher, weil du gerade so das Fallout von seiner Aktion zu spüren bekommst, als du aus der Tür heraustrittst. Ich guck ihn einfach zurück an, guck den Sack an und sabber auch so ein bisschen. Ja, und du und Lisbeth, sie trippelt so ein bisschen hinter dir her, während du mit großen, selbstsicheren Schritten durch die Masse schreitest. Kann ich dir die Hand nehmen? Kannst es versuchen. So, können wir auf das Du umsteigen? Ja. Gut. Hast du dich schon mal in Helvent aufgehalten? Nein. Habe ich? Ja, vorher einen Monat ungefähr. Aber ihr wart eher damit beschäftigt, Fimmler aus dem Künstler- und Vergnügungsviertel wieder rauszuholen. Und von Finnen habt ihr basically nichts gesehen. Also jein. Also sämtliche magische Gegenstände müssen leider registriert werden. Ich habe schon mit den anderen für morgen einen Termin ausgemacht, wo ich mit hingehen würde. Allerdings würde ich mich natürlich freuen, wenn mich da jemand begleiten würde, weil... naja, so eine alleinstehende... Die lassen dich da alleine hingehen? Naja, also... Wir haben gesagt, wir werden also mitkommen. Also wie ich die anderen einschätze, werden wir alle mitkommen. Achso, die wollen alle mitkommen. Letztes Mal meinte nur, dass Lucien mitkommt, aber okay, wenn alle mitkommen wollen, na gut. Also wenn ich meine auch registrieren lassen musste, müssen einmal vorgeführt werden und müssen eingetragen werden, damit im Falle eines Verbrechens mit magischen, wo magische Eigenschaften mit involviert sind, gleich direkt ausgeschlossen werden kann, dass irgendjemand dafür verantwortlich ist. Okay. Wir legen hier sehr viel Wert auf die Kontrolle über Magie. Schlechte Erfahrung. Also ja, dann kann ich dich da auch gleich morgen mit einträgen. Ich habe mir eine kleine Doodle-Liste angefertigt. Je früher, desto besser. Okay, großartig. Dann sind wir, ja, das ist gut. Sind das die beiden anderen? Und Fimler und Finnen treten gerade aus dem Kontor, husten noch zweimal so die staubige Luft da drin aus und treten dann zu euch. Nein, lass uns weitergehen. Aber die sehen sehr reich aus. War das ein Scherz? Ja. Okay. Ich werde besser. Wir werden Spaß haben. Nika, wie ich sehe, hast du dir meinen Vorschlag endlich zu Herzen genommen und dir endlich eine Prostituierte zugelegt. Ich bin keine Prosti, ich bin Buchhalterin und Assistentin. Nika, sag ihm, dass ich keine Prostituierte bin. Sie ist Prostituierte für Geld. Also eine Prostituierte! Sind das nicht alle Prostituierte? Herr Fimler, ich bin keine Prostituierte, ich bin Ihre Buchhalterin und persönliche Assistentin. Wenn es irgendwelche bürokratischen Sachen gibt oder Sachen, die mit Zahlen zu tun haben, dann bin ich für Sie da. Allerdings auf körperlicher Basis wird dann Sie nichts können passieren. Können mein Geld verwalten. Ich hätte gerne Erlaubnis, einen Träger anzuheuern. Ich nehme das. Nur wenn es friedlich ist. Angeheuert. Bezahl mich selbst. Aber sag mal, Hat sie einen Namen? Frag sie doch. Sie hat sich dreimal ihren Namen gestellt. Ja. Ich vielleicht bin Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth. Du heißt sie? Bumsen mit Namen? Lisbeth. Ja. Lisbeth Bumsen. Du bist sicher keine Prostituierte. Bleib stark, Lisbeth. Bleib stark. Es ist nicht das erste Mal, dass sie diese Reaktion bekommt und sie. Simba ist fun, the fun guy to be party to be around. Soll ich die Einkünfte, die sie soeben gemacht haben, gleich verzeichnen oder geht das bei euch in eine private Kasse? Wie regelt ihr das? Wie wollt ihr es haben? Haben unsere eigenen Kasse. Ich wollte auch gerade sagen, also jeder hat seine eigene Kasse. Soll ich Buch führen oder? Nein. Sehr gerne. Nein. Ich habe auch noch so einen Wisch, Lisbeth. Vielleicht kannst du das in einer ruhigen Minute, ich gebe dir auch eine Vollmacht, für mich abholen. Und verzeichnen? Ja. Dankeschön. Ja. Mit der Vollmacht, wollen wir das am besten sofort machen? Ich habe hier so ein paar Formulare schon vorbereitet. Ich dachte, dass es dazu kommen könnte. Ja, und sie reißt so einen kleinen Zettel raus. Sogar natürlich noch vor dem Kontor. Ja. Nika, du, also... Ich mache das dann jetzt am besten gleich. Wo wir okay. Gut. Und klappt sich das runter und. Sie ist einfach glücklich, dass sie was zu tun hat. Tür geht auf, Tür geht zu. Wegzukommen. Weißt du, Buchhalterinnen möchten selbst gerne mit Geld umgehen. Die freuen sich darüber. I love it. Ja, es vergehen so 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, bis sie ein vertrautes. Und jetzt Lisbeth, die Tür sich öffnet und Lisbeth mit einem auch recht vollen sie Sack. Sie hat noch den von Fimler. Bisschen weniger drin als bei euch, aber immer noch schwer genug für eine zierliche Halblingsdame. Ich komme mir so auf halber Strecke entgegen. Und okay. Ja. Ja. Gut. Auf Helventer Strecke. Helventer Strecke. Möchten wir dann versuchen, den Rest abzufangen? Noch im Kommissariat oder wollen wir einfach uns die Zeit vertreiben und dann nun den Termin bei Herrn Van Dijk gemeinsam wahrnehmen? Ich denke, du weißt am besten, wo sie sich vermutlich befinden werden und wie lange wir dorthin brauchen. Ja, das stimmt. Allerdings, es kommt immer auf die Verkehrslage an. Also wir direkt ich muss eine Kasse noch kriegen. In die Bank In die Bundesbank? Wenn die auf dem Weg ist, dann lass uns doch erst da vorbei. Eine Sekunde und sie trippelt so zum nächsten Happy-Info-Stand. Ich bin ein Happy-Happy. Ihr hört aus der Entfernung. Ich bin ein Happy-Happy. Halt die Fresse. Also, kommt irgendwann wieder. Ja, also wir schaffen es nicht mehr zum Kommissariat, wenn wir das mit der Bank machen wollen. Und wir schaffen es nicht, wenn wir erst zum Kommissariat gehen, danach zur Bank und dann zu Herrn van Dijk. Und so lange hat die Bank auch nicht geöffnet. Das heißt, wir müssten jetzt direkt zur Bank. Dann lass uns zur Bank. Und können von da zu Herrn van Dijk. Perfekt. Großartig. Gut. In dieser Zeit. Es ist entschieden. Ja, seid ihr auf dem Weg, fragt euch durch, Platz der Freiheit. Easy Beats, eine der prominentesten Ecken und fahrt, schippert mit der Barkasse runter und ja, kommt wenige Straßen entfernt davon, könnt ihr wieder absteigen, macht euch den Weg durch die absolut vollen Straßen des Bezirkes. Wieder, immer mal wieder müsst ihr vielleicht kurz innehalten, während eine Militärparade an euch vorbeiläuft. Immer mal wieder müsst ihr innehalten, weil sich ein Pult gebildet hat, weil zwei verfeindete Kuriere gleichzeitig eingetroffen sind und es mit Fäusten klären. Yo. Ansonsten ja, steht ihr nach ungefähr einer halben Stunde Reisezeit vor dem tatsächlich recht ehrfurchtgebietenden Polizeihauptquartier, dem Hellwenter Kommissariat. Es ist, der Platz selber ist ziemlich groß. Es gibt in der Mitte eine Statue von einem Menschen mit einem, wie ihr bisher gesehen habt, wahrscheinlich einer der Helme der Wache, wie er sich auf einen Stab abstützt und in der anderen Hand eine dieser klassischen Laternen trägt und mit einem sehr investigativen Blick in eine fiktive Dunkelheit reinblickt und unten ist eine kurze Überschrift der ewigen Wache und es scheint so ein kleiner Tribut an das Polizeiwesen insgesamt zu sein. Der Platz ist relativ belebt. Umherum sind hauptsächlich Cafés und die eine oder andere kleine Werkstatt, wo hauptsächlich so Kunsthandwerk angeboten wird. Und da drüber zur rechten Seite geht halt schon langsam der Weg in diesen umzäunten Parkbereich des Rostmarkbezirkes, wo ihr bisher schon Audienz erhalten habt im Parlamentspalast. Und dort an der Ecke thront auf der einen Seite das große Verlagsgebäude des Hellwenter Handelsheralds und auf der anderen Seite thront das große Kommissariat. Auch einfach ein großes, riesiges Fachwerkhaus mit kleinen Türmchen an jeden Ecken. Oben mit so einem leichten Zinnenrand befestigt, unten mit einem kleinen Graben abgetrennt und davor sind so zwei kleine Wachhäuschen, wo der euch bekannte Anblick der Hellwenter Wachen, graue Uniform, bronzener Helm und bisschen überdimensionale Arkebuse davor stehen und starr geradeaus gucken. Und eine kleine Zugbrücke ist angehoben, ist wahrscheinlich eher zu Zierde da, aber zumindest kommt man trotzdem nicht so wirklich rüber. Symbolisches Ding. Wie, nur so fürs Protokoll, wie breit ist der Graben? Der Graben ist ungefähr 3 Meter breit. Okay. Am besten wenden wir uns direkt an den Kommissar. Ja, Gaspar Legor. Für die Durchsichtigkeit. Wir tragen jetzt keine offensichtlichen Waffen, richtig? Nein. Aber unser magischer Schnickschnack haben wir. Ich lass mir das nicht wegnehmen. Ich habe ehrlich gesagt Waffen dabei. Ich habe meine Hellebarde dabei. Ich meine, Schild ist ja keine Waffe so und Streitkolben kann ich zu Hause lassen, also ja. Gut. Also dann. Lasst uns reingehen und lasst uns mit diesem Gaspar reden. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier klopfen. Wie gesagt, es sind zwei Wachhäuser davor stehen. Es sind Wachhäuser im Sinne von, da können eine einzelne Wache kann da reintreten. Ja, so. Und die stehen davor. Aber die sind nicht nur zu Zierde, so nö, wie nö, die passen Rocking da auf. Palace, nö, so, ne? Die stehen da und gucken sich halt um. Genau, und dann, wie gesagt, ein gut gepflegter Rasen und dann diese kleine Zugbrücke auf der anderen Seite. Und ja, wenn ihr euch nähert, fixieren sie euch so ein bisschen, ihr fallt halt schon auf. Ja. Es ist absolut eigentlich nur zivile Kleidung, das habt ihr schon gemerkt. Außer in den Hafenbezirken, wo halt auch mehr Abenteurer und so weiter unterwegs sind. Und ja, taxieren euch, gucken dich an. Und halten den Blick auch starr auf dir, während du mit der Hellebarde näher kommst. Und ja, treten jetzt beide so ein bisschen in den Eingang. Und, guten Tag, die Herren. Morgen. Guten Morgen. Tja, wie sage ich jetzt, ohne dass es bescheuert klingt? Nun, wir würden gerne den Hauptkommissar sprechen. Wir haben keinen Termin, allerdings wird er uns sehen wollen. Es geht um den. Um die Schießerei gestern auf dem Wasser, in der Mariana Grimaldi verletzt wurde. Wir waren vor Ort, haben erste Hilfe geleistet. Ich möchte eine Aussage machen. Ja. Ah! Das ist eine respektable Annahme der Bürgerpflicht. Und wir möchten auch unsere Dienste anbieten. Das ist auch immer gerne gesehen, wenn die zivile Bevölkerung selber die Initiative ergreift, um uns unseren Dienst zu erleichtern. Vielen Dank. Ja. Und einer tritt wieder zur Seite, der andere. Allerdings, so bewaffnet kann ich euch leider nicht zu König Theoden vortreten lassen. Nein, also so bewaffnet kann ich euch leider nicht ins Wasser. Aber das ist ein Stab, ich bin ein alter Mann. Ich muss mich darauf stützen, ihr würdet doch... Performance check, please. Vielen Dank, hier ist die Quittung. Passt gut darauf. Lehnt es ins Wachhaus, stellt sich davor, während sein Kollege jetzt an einem Hebel zieht und es rasselt und die kleine Zugbrücke rübergeht. Die Quittung ist eine 1d4 Slashing-Waffe. Exakt, genau das. Paper und ja, lasst mich euch hinführen. Ihr wollt mit dem Kommissar persönlich sprechen? Ja. Und er erwartet euch nicht? Nein. Gut. Aber er wird uns sprechen wollen. Mhm. Das macht sich besser. Und ihr tretet ein. Hinter der Zugbrücke befindet sich so ein kleiner Durchgang, guckt so ein bisschen hoch. Es ist auf den ersten Blick dieses eigentlich nur ein Fachwerkhaus und genauer man hinguckt, desto mehr sieht man, wie perfide es eigentlich gesichert ist. Ihr befindet euch in einem kleinen Durchgang, der durch diese Zugbrücke ziemlich gut verdeckt ist. Ihr guckt hoch, 3-4 Löcher in der Decke, zur Seite, ein paar auch ungefähr so große Löcher, wo man im Notfall vielleicht auch was durchstecken oder durchschießen könnte. Und dahinter ist ein weitaus besser gesichertes Tor und ihr erkennt: Ach so, das ist nur die Fassade. Und das eigentliche Gebäude ist aus ziemlich, ziemlich massivem dunkelgrauen Stein. Offensichtlich zwergische Architektur, nahtlos ineinander über, keine Messerklinge passt dazwischen. Und jetzt ein verstärktes, bronzenes Tor steht vor euch. Wächter klopft einmal an. So ein bisschen angewidert und sagt: Schelm. Hm? Erinnert ihr euch an diese Löcher aus Gulhafen? Warum sollte man so viele davon nebeneinander haben? Hier arbeiten eine Menge Leute. Vielleicht ist es das. Das ist ein seltsamer Ort. Klopft wir haben doch auch mal Pause. An der Decke? Du, vielleicht gibt es hier Leute, die... Ey, jeder wie er will, jedem Tierchen sein Pläsierchen, wie ich immer sage. Das hast du noch nie gesagt. Stimmt. Aber ja. Dass hier so viele glorreiche Löcher haben, verwirrt mich auch, aber jeder wie es. Nun, jeder wie es. Voll. Kommissar Gaspard Le Grand. Wieso kann ich mir meinen eigenen Namen nicht merken? Gaspard Le Grand wird die sehen wollen. Weshalb? Ja, Zeugenaussage wegen der Ereignisse von gestern Nacht. Oh, okay. Tür geht auf. Kommt rein, hört erstmal mehrere Riegel, die beiseite geschoben werden. Kling. Ich habe den schlimmen Verdacht, dass wir uns für unseren nächsten Termin eventuell verspäten werden. Nee. Bitte einzutreten. Ihr tretet ein. Und das Ganze ist echt sehr geschmackvoll eingerichtet. Man kommt da rein, kleinere Säulen erstrecken sich nach oben, halten die nächste Etage. Zwei Treppen gehen an der Seite hoch. Bis darauf, dass überall alles mit Schreibtischen voll ist, alles voll mit Papieren liegt und überall mehrere Wächter gerade damit beschäftigt sind, Papiere zu nehmen, irgendwo anders hinzupacken. Manche an ihren Schreibtischen sitzen und hektisch niederschreiben, den weglegen, den nächsten Stapel machen und man von unten immer mal wieder so ein bisschen Gepöbel und Geklopfe hört. Ganz kurze Frage, Lisbeth hat uns das ja erklärt. Wenn wir hier jetzt sind, ja. Wie lange können wir hier sprechen, bis wir los müssen zu Adrian van Dijk? Also ihr habt praktisch 2 Stunden Zeit, bis der Termin beginnt. Ja. Mit dem Weg, den ihr zu gehen habt, der dauert ungefähr eine halbe Stunde. Je nach Verkehrslage, kommt darauf an, ob ihr direkt eine Barkasse bekommt. Ihr habt ungefähr eine Stunde Zeit. Okay. Nur das Cem macht sich auch so im Inneren so eine kleine Notiz. Wir haben jetzt so eine Stunde. Genau. So ihr kommt also so ein bisschen in dieses Pandemonium des Papierkrams. Und er so seine Gulhafener Sonnenuhr ans Fenster. als er das Büro von Herrn Legrands oben, ich werde euch einmal nach oben führen. Allerdings, muss es an dieser Stelle natürlich eine weitere Kontrolle geben. Und Wir treten einmal alle zur Treppe, dann gehen wir den rechten Gang nach oben, dann gehen wir den linken Gang nach oben und da kommen wir dann in das Hauptkommissariat, wo ihr euch dann einer persönlichen Körperuntersuchung unterziehen müsst. Wenn ihr das nicht wollt, muss ich euch leider bitten, draußen zu bleiben, außer ihr habt einen Termin oder eine Einladung des Kommissars. Persönliche Körperuntersuchung? Nun, ihr werdet in ein Nebenzimmer gebeten und werdet intensivst abgetastet. Okay. Gut. Oh Gott, diese schmerzerfüllten Augen. Ja. Gut, wenn keine weiteren Fragen bestehen, dann folgen Sie mir doch bitte die Treppe hoch. Und er macht euch so ein bisschen den Weg um euch herum. Wie gesagt, hauptsächlich entweder einfach tote oder sehr, sehr frustrierte Gesichter, die gerade damit beschäftigt sind, wie gesagt, Papiermassen auszufüllen, zu kopieren, abzuheften und immer mal wieder Leute mit so großen, großen Karren durchgehen, um das nächste Papier. Papier tatsächlich? Oder Pergament? Es ist alles Papier. Wow. Mhm. Und geht die Treppe hoch, geht nach rechts, folgt dem beschriebenen Weg und steht jetzt vor einem Fallgatter, das oben aus der Decke gekommen ist. Und ein weiterer Wächter steht davor. Zur Linken ist eine kleine Tür und die beiden Wächter nicken sich einmal zu. Er öffnet die eine Tür. Wer möchte als erstes? Okay. Dann bitte einzutreten. Ja. Gut. Tür schließt sich. Ich seid jetzt alleine in dem Raum. Hinter dir ist ein großer Spiegel und du stehst basically in der Mitte. Es gibt einen kleinen Tisch und einmal kurz die Ausweispapiere an dieser Stelle. Ach so, ja. Hier. Oh, bleiche Küste. Gullhaft. Da könnten wir Leute wie euch gebrauchen. Leute wie ich überleben dort nicht lange. Gut, dann wärmt sich so ein bisschen die Hände auf. Trägst du noch irgendwelche Waffen im Körper? Eine Rostscherbe lege ich halt so dahin. Rostiges Messer, das war's aber tatsächlich. Okay, dann tastet er dich einmal ab. Tastet dich zack, zack, zack. Einmal die Beine, einmal hier, einmal die Schulter. So, sehen Sie, so schlimm war es nicht. Gut. Das müssen wir leider hier behalten. Ja, ja. Ihr könnt es natürlich versuchen, mir zu erklären, dass es ein Andenken eurer Mutter ist und dass es euch sehr traurig macht, das abzugeben. Dann lächeln wir beide einmal und ihr müsst es trotzdem hier lassen. So, gut, dann lassen wir das einmal hier liegen. Hier ist die Quittung, bitte sehr. Und einfach gleich den nächsten reinschicken, bitte. Darf ich mich vorher noch anschlagen? Jeder, wie er will, wir sind hier frei. Dann gehe ich tatsächlich so mit den Klamotten nackt, mit den Klamotten. Hey, so, es geht weiter. Gehe ich jetzt nächstes Mal. Spannung steigt. Oh, wir haben eine größere Gestalt hier. Na gut, das sollte etwas dauern. Dann, Stelle. Einmal bitte die Ausweispapiere. Ach, während mein großer Freund gerade reingeht, möchte ich sagen, vielen Dank, dass wir noch nicht dazu gekommen sind, unsere magischen Gegenstände zu registrieren, aber wir haben einen Termin morgen. Habt ihr eine Bestätigung für diesen Termin? Irgendwas in Schriftform? Ich drehe mich um und werf Schem einfach seinen ekelhaftesten Blick zu. Es wäre sowieso rausgekommen, Alter. Was denn? Dann zieh mal die Handschuhe aus. Also gut, ich warte draußen. Dann haben wir das geklärt. Hier sind Ihre Ausweispapiere zurück. dann bitte ich Sie unten im Foyer zu warten, bitte. Ganz wenig zu. Nächste, bitte. Alles klar. Ich fange an, mir die Rüstung abzupacken. Hab mein großes Küchenmesser noch hinten. Und ja, richtig, was du gegriffen hast auf dem Boot, ne? Nee, ich hab diesmal mein eigenes. Das, mit dem ich wirklich gut umgehen kann. You never know. Auch einmal bitte die Ausweispapiere. Die müsste ich. Prahova. Tut mir leid. Hört man erschreckend häufig dieser Tage. Also ich dachte, er lässt sich jetzt nicht rein. Oh, ja, sorry, aber nee. Tut mir leid, aber du bist scheiße. Viel Glück. Dankeschön. Ziehe ich mich wieder an und. Als du rausgehst, klopft er zweimal gegen den Spiegel, scheint eine Antwort zu erwarten. Nickt auch einmal und du hörst jetzt so ein Rasseln, als das Gitter oben in der Decke verschwindet. Jetzt wieder an eure Seite tritt. Und gut, dann führe ich euch mal zum Büro des Kommissars. Irgendwelche Sachen, die ich noch vorher loswerden möchte. Er ist ein sehr emotionaler Mensch. Er wird gerne sehr laut. Mhm. Nehmt das nicht persönlich. Mhm. Mein Herz ist ein guter. Glaube ich. Es ist der Tempesto. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Führt euch weiter, führt euch den Gang runter. Und am Ende des Ganges ist ein Büro. Und er klopft zweimal an. Und ist offen! Okay. Viel Spaß. Schiebt euch so ein bisschen rein, macht die Tür hinter sich zu. Ihr seht ein fatal unordentliches Büro. Papierstapel gehen bis zur Decke. Und ein Schreibtisch wird überwuchert von zwei Topfpflanzen, die an einem Fenster stehen. Und ihr seht niemanden. Mein Herr Legrand? Oui, und ihr hört Rascheln, das näher kommt und aus einer Papierwand zu eurer Rechten bricht jetzt der Kommissar hervor. Immer noch so ein bisschen diesen hellen Trenchcoat, sein zerdrückter Hut liegt auf seinem Schreibtisch, greift einmal zu einer Kaffeetasse, guckt einmal rein, greift zu einer anderen Kaffeetasse. Braun und stinken kannst du es trinken, schwarz vor Dreck schmeißt es weg. Das Gulhafener Trinkwasser. Was verschafft mir die Ehre eines unangekündigten Besuches? Ich war selten Verfechter der Höflichkeit der Lande unterhalb meiner Heimat, aber nun, er schafft es immer wieder, mich aufs Neue zu enttäuschen. Wir hatten gestern schon miteinander zu tun nach der Schießerei auf dem Wasser. Mon Dieu, ihr seid die Gäste von Van Dyck. Oh, ich bin in der Tat sehr erfreut, dass ihr euch die Mühe macht, ihre aufzukreuzen. Nicht so häufig habe ich es mit verantwortungsvollen Bürgern zu tun, die sich nicht lieber hinter einer Wand aus Bürokratie verbergen. Ja, das ist, scheint das ein Problem dieser Stadt zu sein. Ein Problem? Nun, ihr seid hier, um eine einfache Aussage zu tätigen, oder gibt es einen besonderen Grund, dass ihr mich in meinem Domizil hier oben... Also, belästigt. Ehrlich gesagt, würden wir uns gerne anbieten. Teil dieser Investigation. ihr sagtet, wir wären Gäste von Herrn Van Dyck gewesen. Das stimmt auch, aber wir haben keinerlei Kontakt mit ihm gehabt bis vor dem gestrigen Tag. Fangen wir vorne an, wenn ich einmal fragen darf. Wie lange kennen Sie bereits Herrn Van Dyck? Nicht lang, seit... Gestern Mittag. Und haben Sie Beziehungen zu Kontrakt oder waren Sie persönliche Gäste von Herrn Van Dyck? Oder, wir waren persönliche Gäste von Herrn Van Dyck auf dieser Feier, auf dieser Veranstaltung. Auf diesem Umtrunk? Mhm. Wie nennt man das? Ja. Zum Zweck der also eventuell... Es war keine kein Geschäftsessen, keine Verhandlungsbasis. Schon, er wollte mit uns aber zusammenarbeiten. Wir haben in Thessalien, also an der gleichen Küste, einiges, sage ich jetzt mal, in die Wege geleitet. Und er arbeitet ja für Kontrakt und sucht immer wieder Leute, die gewisse Fähigkeiten haben, die zum Beispiel Gegenstände finden und so weiter. Und dafür sind wir eigentlich ganz gut. Okay. Was hat euch dazu bewegt, ihr vorstellig zu werden? Nun, ich nehme an, ihr habt diese sehr subtile Botschaft im Inneren dieses Drohbriefes auch entdeckt. Auf den fünften Blick, ja, klar, sofort. Also, ja. Und dann stellt ihr euch sicher dieselben Fragen, die ich mir auch den ganzen Morgen schon stelle. Vielleicht. Wollen wir diese Fragen kurz aussprechen, damit wir hier wissen, auf welcher Basis wir arbeiten? Oui. Erstens, sind es wirkliche Geiseln? Zweitens, soll Adrian van Dyck angeschwärzt werden? Drittens, wenn es Geiseln sind, wie zum Teufel kommt das zustande? Noch irgendwelche zusätzlichen Fragen? Nun, die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich noch, inwiefern der Anschlag und das miteinander in Verbindung hängt und inwiefern eure Ankunft mit dem Ganzen in Verbindung hängt. Mhm. Ihr seid seit ungefähr einem Monat hier und seit zwei Tagen besonders auf der Bildfläche und plötzlich ein Garten aus, das zusammenfällt, ist meine wunderschöne Stadt hier. Habt ihr irgendwelche Feindseligkeiten aus dem hohen Norden mit euch gebracht, die euch hierhin verfolgen, die ihr an dieser Stelle gerne einmal thematisieren würdet? Mitgebracht ist... Nein, wir haben Sicher gibt es noch Wesenheiten hier oder auch auf anderen Ebenen, die uns eventuell nach dem Leben trachten, aber ich bezweifle schwer, dass hier und zu dieser Zeit, nein. Das ist halt meine Frage. Ich sah gerade, wart ihr nicht ursprünglich zu dritt an diesem Ort? Wo ist euer dritter Begleiter? Unser Freund hat gewisse... Er hat magische Gegenstände bei, die leider noch nicht registriert sind. Oh, mon Dieu! Johann! Ja? Holt ihn herein! Und du wirst einmal ein... Und ein Fallgatter geht hoch und... Bitte einzutreten. Ist das eine... Guten Tag. Salut. Monsieur Le Grand. Herr Le Grand, Monsieur Le Grand. Ich bin mir nicht sicher. Soll es orkisch, diegländisch oder elfisch sein? Es ist mir so egal. Ich komme aus Tuileries. Und deshalb bin ich Monsieur Le Grand. Aber ihr könnt mich auch Monsieur Le Grand nennen. Oder Kommissar Le Grand. Oh. Oder einfach nur Le Grand. Oui. Nun, ich nehme an, ihr seid nicht aus purer Menschenliebe zu mir gekommen. Ihr seid mit Herrn van Dijk zumindest in Gespräch. Das bedeutet, ihr habt eine gewisse Art von Geschäftssinn. Das heißt, ihr verfolgt mit eurem Irrsein ihr eine gewisse Agenda. Ja, schon. Aber unsere Ziele waren noch nie sonderbar eigennützig. Also schon immer in gewisser Art und Weise. Aber ehrlich gesagt, der Herr van Dijk hat uns angesprochen. Es ist nicht so, dass wir ein besonders großes Interesse gehabt haben. Wir kannten ihn bis gestern gar nicht. Es ist, nun, er hat uns ein sehr großzügiges Angebot gemacht, aber besonders nach den letzten Vorfällen bin ich mir nicht sicher, ob ich diesem Mann vertrauen kann. Ein großzügiges Angebot, in welcher, bezieht es sich auf die kommende Expedition nach Neuja, oder, Wir dürfen auf einem seiner Schiffe segeln, und zwar, auf der Capitale. Also eine Expedition ins Archipel. Richtig. Moment. Ja. Nun gut. Dann will ich Ihnen für den Moment glauben, dass Sie nicht mit ihm unter einer Decke stecken für den Moment. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir sind unter anderem hier, um herauszufinden, wie vertrauenswürdig dieser Mensch ist. Und an der Stelle möchte ich einmal kurz auch erwähnen, dass Herr Adrian van Dijk uns gebeten hat, für ihn tatsächlich, also nicht für ihn, sondern er würde gerne, dass wir diese Investigation leiten. Aber deshalb sind wir nicht hier. Es ist eher, dass er uns darum bittet, so etwas. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Hat dieser Mann Dreck am Stecken? Können wir ihm vertrauen? Oh. Seid ein wenig vorsichtig, ihr mit dem ganzen Papier. Oh, wunderbar, das ist eine ganze Form. Möchtest du auch eine? Ja, dann passieren solche Dinge in ihrer Stadt öfter. Ah, no. Sehr gut, beide. Ich meine, es gibt ab und zu Übergriffe, feindliche Agenten auf Würdenträger. Wir befinden sich in durchgängiger Kriegszeit. Allerdings haben wir bis jetzt immer sehr gut geschafft, auch mit Hilfe unserer Geheimpolizei das zu verhindern. Aber ein Attentat auf dem offenen Kanal, auf man kann von ihm halten, was er möchte, aber er ist ein wahrer Sohn dieser Stadt. Es ist nicht häufig vorbekommen. Wie kommen diese Attentäter hierher? Ich meine, habt ihr sie mal gesehen? Solche Leute laufen nicht einfach über die Straße. Einer lebt doch noch, den haben wir extra am Leben gelassen. Deswegen. Er ist kurze Zeit später verendet. Unter welchen Umständen? Er hat angefangen. Bevor ich weitere Details. Nein, wir haben ihn nicht umgebracht. Wir sind keine Barbaren. Das ist auch. Ja. Denke ich nicht die Frage. Haben Sie die Teile noch? Nein. Er scheint dich nicht direkt anzulügen. Mhm. Bevor ich weitere Details dieser Untersuchung herausgeben kann, sollten wir vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Herr van Dijk hat Sie richtig informiert. Wir geben gerne solche Investigationsaufträge, von denen wir denken, dass sie etwas eikler sind und über die Gehaltsklasse einer normalen Wache hinausgeht an vertrauenswürdige Kontrakteure der Stadt ab. Wir haben normalerweise eine Liste von Individuen, auf die wir zugreifen können in solchen Fällen, die sich bewährt haben, die nun in der Lage sind, innerhalb des Gesetzes zu handeln und offene und ehrliche Untersuchungen anzustellen. Allerdings, ich wäre ein Narr, wenn ich nicht von der letzten Legion gehört hätte. Und ich wäre auch ein Narr, wenn ich es Ihnen nicht danken würde, dass Sie mich darüber informiert haben, dass Herr van Dijk von selbst auf Sie zugetreten ist. Und ich will auch kein Narr sein, indem ich Sie anlüge. Das eröffnet mir natürlich eine recht einzigartige Opportunität, vielleicht einen Einblick in die Geschäfte von Erd van Dijk zu bekommen. Nun, bevor wir weitersprechen, lasst uns sagen, die letzte Legion ist grundsätzlich immer in den Geschäften der letzten Legion unterwegs und höchstens peripher in den Geschäften anderer involviert. Sollten wir uns der Sache annehmen, wäre mein Angebot, dass wir unsere eigene Investigation führen, ihr parallel eine führt und wir am Ende unsere Funde zusammentragen. Wenn ihr allerdings denkt, dass wir euch private Einblicke in das Geschäft von Herrn van Dijk ermöglichen und so das Vertrauen, das er möglicherweise in uns entschädigen, werde ich Ihnen genau dasselbe sagen, was ich ihm sagen würde, sollte er uns bitten, zu sehr an seiner Mission unterwegs zu sein. Und dass etwas in unserem Beisein passiert ist und so ist es zu einer Situation unseres Interesses geworden. Allerdings sind wir an der Lösung des Konfliktes interessiert. Ja. Und eigentlich nur an der Lösung dieses Konfliktes. Für meinen Teil, ich spreche in dem Fall nur für mich, eine Entscheidung treffen wir gemeinsam, habe ich kein Problem damit, Informationen über die Geschäfte von Herrn van Dijk zu teilen, sollten wir herausfinden, dass es irgendetwas, was gesehen, was da gestern Nacht passiert ist. Sowas passiert nicht ohne Grund. Wenn da etwas Größeres am Laufen ist. Nicht mehr würde ich fordern. Ich möchte keine illegalen Informationen über sein Geschäft oder über die Aktivitäten von Kontrakt. Allerdings, wie ihr sicher bemerkt habt, ist Herr van Dijk ein sehr schwieriger Mann, um ihn in die Finger zu bekommen. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass ihr vor mir steht und nicht er. Weil er es bereits geschafft hat, sich hinter einer Wand aus Bürokratie unserem Einfluss zu entziehen. Wenn ich also durch euch eine Art direktere Ader in die eventuell unreineren Geschäfte von Kontrakt bekommen könnte, würde das natürlich unsere Zusammenarbeit ein wenig intimer machen. Sagen wir es so. Dieser Mensch ist nicht dumm. Er hat uns hierher geschickt. Er weiß. Er kennt dieses Gespräch. So. Er weiß darum, dass ihr uns bitten werdet. Er weiß darum, was wir sagen. Und ja, es ist eine Prüfung. Lass uns zu dieser Übereinkunft kommen, dass wir unsere eigenen Ermittlungen anstellen werden und wie mein Freund Talier sagt, Dinge, die wir herausfinden, die dieses Attentat angeht, die diese Geiseln angehen, an euch weitertragen und wenn wir herausfinden, dass es Geschäfte gibt, die dieser Herr veranstaltet, die unlauter sind. Auf jeden Fall eines größeren Eingreifens benötigen, wie auf euch zukommen. Im Gegenzug verlangen wir das Gleiche von euch. Lasst mich euch insofern entgegenkommen. Wir haben derzeit zwei bzw. drei größere Beweismittel in diesem Fall. Die Pistolen? Wir haben die Pistolen. Wir haben die Leichname jener, die die Attacke durchgeführt haben. Und wir haben einen fehlenden Geschäftspartner, einen ehemaligen fehlenden Geschäftspartner von Herrn van Dijk. Denn seit heute Morgen ist Monsieur Lothar Braunstein als vermisst gemeldet. Und ich nehme an, ihr habt Zauberer, die versucht haben, ihn zu orten. wäre Abend keine Zauberin in dieser Stadt. Haltet die Hände an die Kugel. Wir könnten jetzt versuchen, noch einmal rauszufinden, ob dieser Herr Braunstein noch lebt und eventuell wo er ist. Und ihr wollt dafür Magie benutzen? Ja. Nun, wir sind hier in diesem Büro. Diese Information muss dieses Büro nicht verlassen. Und wie soll ich rechtfertigen, wie ich ihn gefunden habe? Wir werden ihn finden. Nun, ich denke, wie wir persönlich unsere Investigation führen, ist unsere Sache. Ich stimme euren Kameraden zu. Wisst ihr, eine solche... Moment, ich wollte sie gerade dazu überreden, dass wir das jetzt hier machen können. Und ich möchte sie darauf hinweisen, dass... Wir das machen können, aber nicht hier. Das könnte das gewesen sein, was ich sagen wollte. Das fällt mir manchmal. Wir haben sehr, sehr strenge Gesetze, was hinsichtlich der Nutzung von Magie passiert und vor allem solcher Magie, die erheblich in die Privatsphäre von Rechtssubjekten eingreifen könnte. Allerdings, wenn ihr tut, was ihr tut, dann tut ihr, was ihr tut. Ich hoffe allerdings nur, dass bevor ihr dieses Etwas einsetzt, es registriert ist. Morgen früh. Dürfen wir eventuell den Kopf oder den Leichnam? Ich wollte euch anbieten für den morgigen Tag eine, das Beisein bei der Obduktion des am besten erhaltenen Leichnams. Was, wenn wir einfach... Ich kann euch morgen einen Termin bei der Obduktion anbieten. Wenn es alles auseinandergenommen wird, auf den Tisch ausgelegt wird und ihr einen besseren Einblick bekommt, als wenn ihr euch heute Nacht in das Mortarium hineinschleicht und anfangt, an meinen Leichen herumzuschnibbeln. Wir wollen überhaupt nicht schnibbeln. Es hat nichts mit Messern oder Auseinandernehmen zu tun. Es hat eher was mit... Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Die Männer haben keine Zunge. Ihr könnt nicht mit ihnen konversieren auf jene Art und Weise. Außerdem ist diese Art von Magie in dieser Stadt besonders ungern gesehen. Es gab ein, zwei Zwischenfälle mit unseren öffentlichen Friedhöfen. Könnte man. Kennen Sie einen Mann namens Rasputin? Sollen wir euch unsere Hilfe anbieten? Auf irgendeine Art. Wenn ihr mit dem Überschauen und Kategorisieren der Schusswaffen fertig wärt, das uns zu unseren rechten oder ordnungsgemäßigen Zwecken eine der Waffen ausgehändigt wird? No. Die waren also, ich habe mit Johann kurz drüber gesprochen, er hat sich so ein Ding angesehen. Sowas willst du nicht unbedingt in der Hand haben, weil es entweder funktioniert oder explodiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist so 50-50? Dies ist eine höchst illegale Feuerwaffe. Und sie kann unter keinen Umständen irgendwie in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit geraten. Und gerade nicht in euren Ländern. Stell dir vor, diese ganzen Regeln und Gesetze, die du jetzt gelernt hast. Ja, ich hab's verstanden. Bien. Wir sehen uns morgen zur Obduktion. Mhm. Und bis dahin... Nehmt das. Wann werdet ihr die Obduktion durchführen? Wir haben morgens noch einen Termin wegen der magischen Gegenstände. Wann passt es euch? Da müssten wir unsere Buchhalterin fragen. Sie sagte nur morgen Vormittag. Hey, wir schicken sie euch vorbei, wenn wir sie treffen. Dies ist das Original des Drohbriefes, das abgegeben wurde. Ich habe gehört, dass gewisse Arten von Magie durch physikalische Gegenstände, die im Bezug zu einer der gesuchten Personen stehen, erleichtert werden kann. Und das ist alles, was ich an dieser Stelle noch Ihnen zu sagen habe. Vielen Dank, dass ihr mich aufgesucht habt. Das war tatsächlich eine sehr noble Sache. Und ich würde gerne noch mit diesem Monsieur ein paar Worte wechseln, wenn es euch genehm ist. Yes. Es gibt nichts, was wir zu überreden hätten, was die anderen beiden nicht hören können, aber ich verstehe, dass in dieser Stadt manche Sachen einfach sehr kompliziert sind. Kommt man hier im Haus irgendwo ein Heißgetränk? Im Foyer. Hast du schon mal die Parzellen hier? Hast du schon mal Hast du die Fratzbrötchen schon mal probiert? Nein. Oh, du hast wirklich was verpasst. Ja, er hat so viel gelernt. Also gut, ich begebe mich in das Foyer. Wie, hier sind lauter Polizisten, die müssen gute Franzbrödel haben. Fratzbrödel. Sind nicht vielleicht Drohnarzt? Ich bin gleich bei euch. Nein. Keine Drohne? Keine Drohnarzt. Drohnarzt sind so eine Thessalia Zentral. Spart euch auf, wenn ihr euch wiederseht! Okay. Okay. Tretet raus, die Tür verschließt sich. Einmal eine förmliche Vorstellung an dieser Stelle. Das haben wir verpasst. In der Tat. Ihr scheint mir ein wenig getriebener von dem insgesamten Gedanken der Gerechtigkeit zu sein, was ich persönlich sehr fühlen kann. Ich würde mir von euch erwünschen, dass ihr ein Auge auf eure Kameraden haben könntet. Wisst ihr, so eine Investigation wird normalerweise in der Tat nur wirklich, wirklich vorher durch komplizierte Prozesse ausgewählten fremden Abenteurern anvertraut. Mhm. Sprich, wenn während dieser Investigation etwas passiert, was außerhalb unserer Gesetze liegt, was deutliche zivile Folgen oder deutlichen Schaden zur Folge hat, könnte das die gesamte Investigation in Bredouille bringen. Das soll das so etwas heißen wie wir machen irgendwas falsch, was wir nicht dürfen und alles andere, was wir gedurft haben, ist plötzlich irrelevant? Das könnte passieren, oui. Okay. Gut. Deshalb, ihr scheint ein sehr starkes Bewusstsein für Gerechtigkeit zu haben und ihr scheint ein sehr ehrlicher Mensch zu sein und vielleicht schafft ihr es, euren Weg zu gehen. Ich werde ein Auge auf Sie haben. Sie werden auch ein Auge auf mich haben. Davon gehe ich und aus. In diesem Fall, ich denke, Sie werden verstehen. Sie sind klüger als ich. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen. Bis morgen. Monsieur Legrand, es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Ja, ihr steht praktisch am Helventer-Äquivalent des Watercoolers und raucht eine, esst ein Fratzbrödel, das euch gereicht wurde, trinkt einen Kaffee, als Lucien jetzt die Treppe zu euch herunterkommt. Okay, verbündest du dich mit dem freundlichen Feind? Mit dem feindlichen Freund? Ich sehe hier keinen Feind. Lasst uns zu unserem Termin gehen. Mhm. Gut. Ihr verlasst das Kommissariat und ihr steht vor der Helventer Bundesbank an dieser Stelle. Ja, mit der Aussicht auf diese, auf diese spannenden Ereignisse in der Bank. Machen wir eine kleine Pause. Wer würde überfallen, ey? Wir wissen, ihr könnt euch kaum in den Sitzen halten, was die Tücken der Helventer-Bürokratie an dieser Ecke wieder für die letzte Legion übrig haben. Liebe, und wir haben natürlich. Holy shit, wir haben ganz schön viel. Shit. Ui, shit. Mensch. Also, wir haben mit der Nachricht Auf geht's den 7. Monat von Sympathy bekommen. Yay. Dankeschön. Yay. Dankeschön. Den 13. Monat von Keytaker. Yay! Wow. Yes, Dankeschön. Woohoo. Nice. Den 3. Monat von Blood Raven 40k. Very nice. Hey! Ah, yeah. Yeah. Guter Name. Und den 5. Monat und einmal mehr 10 verschenkte Abos. Ja! Diesmal müssen wir nicht Danke sagen, weil ich das verdient habe mit einer wohlplatzierten Wette, wenn es der ist, der ich denke, der es ist. Er sagt, ich ging nach St. Ives im Morgengrauen und traf einen Mann mit 7 Frauen. Jede Frau trug 7 Sack, drin 7 Katzen, Huckepack. Ja, das ist eine geheime Botschaft, müsst ihr... Ist das Plot relevant? Nö. Okay. Und wir haben Cheers bekommen. Wir haben von Flashpink 500 Cheers bekommen, der sagt, endlich alle Folgen innerhalb von 2 Monaten gewünscht. Ja. Yes. Yeah. Wow. Und damit endlich live dabei. Hey. Yeah. Du hast dein Leben wieder zurück. Danke. Jetzt nur noch einmal die Woche. Danke für die tolle Unterhaltung. Cool. Weiter so. 500 Cheers sind... Nein, weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal nach. 500 Cheers. 5 mal ein Cheer. 5 mal 10. I don't know. Ist doch egal. Ja, es ist ein Cheers. Cheers. Nein, wer hat denn jetzt die Amos verschenkt, Mann? Ben. Ja, Ben. Ja, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Bergs Beneos. Achso, oh yes. Ja. Ja, hey. Du willst dich nicht bedanken. Of course. Sind wir 10 nach oder Viertel nach, Jörg? Wir sind jetzt 5 vor, dann sagen wir 10 nach. Okay. Und übrigens, ich wusste, Bron wird es nicht tun. Das ist alles, was ich noch zu sagen habe. Das Beneos-Abo und die verschenkten Abos sind eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es nicht so schlimm war, was wir am Telefon mit ihm gemacht haben. Ich kann mich nur noch marginal sein. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Wir waren das Awkward-Übergang zur Pause-Pack. Bis gleich. Und wir sind wieder da. Hallo, hallo, hi. Und während sich Justus noch, wir haben noch 2 Minuten extra gebraucht hier. Es ist schon soweit. Wir mussten mal sein. 10 nach haben wir gesagt, ne? Ja. Tut mir sehr leid. Ich bin nicht der Letzte. Oh boy. Ich musste nach hier diesen wunderbaren Kleeblatt bringen. Und während sich Henne jetzt hinsetzt, findet sich die Dreiergruppe, beziehungsweise im Moment die Vierergruppe, bestehend aus Nika, Finnen, Fimla und Lisbeth B. An den Äußern. An den Fimla die ganze Zeit so hinterherstalken und so. An den Ausläufern von Oranhall wieder dem Regierungsbezirk, wo nun das große Bankgebäude der Dieklinder Bundesbank vor euch aufragt. So, ihr wartet hier. Ich komme gleich wieder. Und dann gehe ich da rein. Okay. Der Eingang ist mehrere Türen praktisch geteilt. Große Säulen unterbrechen das. Und es scheint ein sehr altes Gebäude im thessalischen Stil zu sein. Es war vielleicht mal ein Tempel oder so. Es kommt dir bekannt vor. Achso, ich würde Lisbeth von der Architektur. Okay. Und es ist auch tatsächlich eine kleine Plakette an einen der Säulen angebracht, die du erkennst, als du langsam die ganzen Treppen hochgehst. Und es ist ein stetiger Strom von Leuten kommt raus, ein stetiger Strom von Leuten geht rein. Ja. Und du schließt dich diesem Strom an und guckst einmal hoch. Das ganze Gebäude ist wie die meisten wirklich großen Gebäude in der Stadt aus diesem dunklen Felsenstein, wahrscheinlich irgendwie Granit oder irgendwie sowas, gefertigt. Nicht wie die meisten zivilen Gebäude, die irgendwie aus Backstein sind. Ist das einfach wirklich groß, imposing und wie gesagt, in diesem echt alten thessalischen Stil sehr gut erhalten. Und fühlst dich direkt heimisch. betrittst die Haupthalle, kommst gleich in diesen runden Gang, in diesen runden Raum. Mehrere Säulen, Alkoven markieren praktisch die einzelnen Schalter und hinten geht eine Treppe weiter in die Tiefe. Und hier ist so der alltägliche Bankbetrieb und anscheinend geht es entweder nach hinten weiter in so diesen großen kastenförmigen Anbau oder unter die Erde. Mhm. Und ja, du trittst da rein und bist für einen Moment ein bisschen verloren. Um dich herum wuselt es wild. An jedem Schalter stehen ungefähr 10 Personen. Und Lisbeth guckt dich so ein bisschen erwartungsvoll an. Ich habe hier ein Schließfach. Okay. dann sprich mal am besten einen von denen, oder soll ich? Ich mach schon. Danke. Und geht nach vorne und du siehst sie, wie sie so sich so ein bisschen durch die Menge verschwindet und so ihre spitzen kleinen Halbling-Ellbogen benutzt, um sich so an hauptsächlich Menschen und Zwergen, die hier gerade ihren täglichen Geschäften nachgehen, vorbeizuboxen und kommt schließlich bei einem sieht aus wie so eine Mischung aus Coupier und Wachmann, also sehr edel gekleidet, aber trägt auch eine dieser Hellwenter Schießeisen an der Hüfte und guckt in deine Richtung rüber und winkt dir dann nicht unfreundlich zu, trägt einen dünnen Schnäuzer und guckt auf dich erwartungsvoll zu. Die junge Dame hat mich informiert, dass ihr im Besitz eines Schließfaches in unserem Etablissement seid. Wenn ich dann einmal kurz die Nummer sehen dürfte, dann würde ich sie auch gleich dorthin führen. Gut, dann tragen sie irgendwie Waffen oder so bei sich zufällig. Ich habe so einen Ticket. Okay. Kleber auf dann müsste ich Sie einmal bitten, mir in den Sicherheitsraum zu folgen, damit wir die einmal ablegen können und dann werde ich Sie so gleich hinunter zum Schließfach führen. Okay. ja, führt dich in einen, die Treppe runter, macht so die rote Kordel, die davor hängt, einmal zur Seite, begleitet dir durchzugehen, will gerade die Kordel wieder zumachen, als sich Lisbeth auch da durchdrückt und ihn einmal ein bisschen anfunkelt und dir dann so hinterher trippelt und geht die Treppe runter, es geht einmal so und dann an beiden Seiten wieder nach unten. Er nimmt den linken Gang, wo eine große Messingplakette ist und die Schließfachnummern, die auf der Seite sind, einfach aufgelistet sind. Er guckt noch einmal kurz auf den Zettel, die du ihm gezeigt hast, guckt nochmal drauf. Okay, zack. Und ihr geht weiter und seht jetzt praktisch einfach einen großen Kasten, eine kastenförmige Halle, die nach unten durchgeht. Ungefähr 10 Meter unter der Erde und an den Reihen einfach nur große marmorne Tresore mit gold eingelassene Zahlen, die davor sind. Und wenn mir die Dame bitte einmal in den Raum folgen würde, und er klopft einmal an mit auf und er, ja, ich habe ein Schließfach, die Dame ist allerdings noch bewaffnet, also okay. Tür geht nach innen auf, du siehst zwei weitere Wachmänner, die da drin sitzen und gerade mit einer Art Kartenspiel beschäftigt sind, du siehst einen Tisch und ja, du wirst einmal recht höflich gebeten, kurz die Sachen zurückzulassen, du kriegst für alles, was du zurücklässt, kriegst du eine Quittung, kommst am Ende, Schwert, Dolch, okay, zack, aha, soll ich das kurz nehmen, frag dich Lisbeth, ja, hier, nimm es, zack. Und ja. Ich gebe dir das eigentlich. Führt dich jetzt den langen Gang entlang. Eine Sekunde bitte. Geht an die Seite, holt so eine große Schiebeleiter, zieht die einmal zur Seite rüber. Und nun, das Schließfach da oben ist es. Hier ist der Schlüssel. Hat lange niemand mehr benutzt. Aber ja. Okay. Bitte. Dankeschön. Ich werde ein bisschen Privatsphäre gewähren. Danke. Und bewegt sich weg. Ich stopp da hoch und mach das Schließfach auf. Okay. Du ziehst so diesen großen Marmor, einen Tresordeckel basically zur Seite. Du siehst da drin einmal mehrere Zettel, die da drin rumliegen. Und außerdem scheinen hinten noch weitere Schließfächer zu sein, die das Ganze nach hinten weiter öffnen würden. Allerdings dazu sind mit anderen Buchstaben durchnummeriert, nämlich von Alpha bis Omega. Mhm. In dem eigentlichen Ding sind so ein paar, du siehst so ein paar Goldmünzen verstreut, aber es sieht eher so aus, als hätte die mal da jemand reingeworfen. Hauptsächlich ist so ein dünner Papierstapel da und zwei Visitenkarten, die auch irgendwie an der Seite liegen. Mhm. Ja, nehme ich alles mit. Okay. Guckst den Papierstapel, so, 500 Gulden, 500 Gulden, 500 Gulden, 500 Gulden. Das sind ungefähr 6 Zettel, die dich zu einer Auszahlung von jeweils 500 Gulden berechtigen. Unterschrift von deinem Bruder, Unterschrift von anscheinend dem Bankdirektor. Absolut unleserliche Unterschrift, aber er scheint ein Van Klaast zu sein. Und ja, es sind ungefähr 3000 Goldstücke. Also was heißt ungefähr? Es sind 3000 Gulden in Papierform, mehr oder weniger. Ich gebe Lisbeth, dass sie die bitte im Konto einlöst. Ja, das müsste ich wahrscheinlich hier direkt in der Bank machen. Ja, oder so. Aber ja. Und ja, die beiden Visitenkarten, wenn sie dich interessieren sollten. Eine ist von einem Herrn namens Ludovico Rossi. An beiden Seiten gehen so Hirschgeweihe unter seinem Namen hervor. Und eine sehr schnörkelige Schrift identifiziert ihn als den Direktor der Gesellschaft für Großwildjagd, Großwildjagd e.V. Und eine andere Karte ist einfach nur geschwungen und trägt immer noch so leichte Parfümnoten und den Abdruck eines Paares Lippen, wo einfach nur Penelope Odessa draufsteht. Wie heißt der erste? Ludovico Rossi. I know the. Ludovico Rossi. Mhm. Und genau. Und das ist ungefähr so 1,50 Meter tief und da beginnen dann die Alpha- bis Omega-Fächer. Da, die sind aber alle zu. Die sind alle verschlossen, genau. Und ich habe auch keinen Schlüssel an meinem. Das ist alles, was du bekommen hast. Schlüssel. Okay. Dann schließe ich wieder zu. Mhm. Und geh wieder raus zu den anderen Leuten. Gut. Soll ich das jetzt einlösen oder Das ist eigentlich leichter in Papierform, nicht wahr? Ja, ich weiß halt nicht, ob wir überall damit zahlen können, aber also auf lange Sicht sollten wir es vielleicht peu à peu einlösen, aber für den Moment ist es leichter zu transportieren. Dann lassen wir es so. Okay. Ich habe ja erstmal genug. Mhm. Soll ich das? Ich nehme die. Bitte. Sechsmal, ne? Ja. Ja, Nika tritt wieder zu euch, ist noch kurz ins Gespräch mit Lisbeth vertieft und ja, steht jetzt alle auf dem recht sonnigen Platz an einer Ecke des Regierungsbezirks. Seit wann ist sie eigentlich so gebieterisch geworden? Oh, merkwürdig, oder? Ja. Was? So eine Halblingsdame? Mhm. Also. Ja. Gefällt dir diese Bums etwa? Ja, und der Name hat was, ne? Könnte dir so ein, zwei Tricks zeigen. Danke, Fimler, ihr habt mir sehr viel gezeigt, aber ich hab da meine eigenen Tricks. Die Kriegsführung ist gar nicht so weit entfernt von der Liebe. Ah, glaub mir. Ich werde das berücksichtigen. Du musst eine Bresche schlagen. Ja, ich hoffe nur, dass Nika nicht irgendwann auf die Idee kommt, mit mir als Halbling so umzuspringen, weil das ist nicht meine, wie sagt die Elfen, Kink? Noch nie gehört, das Wort. Ah. Ich würde auf dem Weg zurück Lisbeth diese zwei Visitenkarten zeigen und fragen, ob sie diese Leute kennt. Ich kann es in Erfahrung bringen. Sehr gerne. Dankeschön, Lisbeth. Sind die Straßen belebt? Die Straßen sind überaus belebt, ja. Ihr seid allerdings in einem der sehr reichen Bezirke. Also okay. Ich würde mich mal einfach nur umschauen, ob ich irgendwo so ein Hütchenspieler oder irgendwie... In einem sehr reichen Bezirk. Ja, weil ihr da viel gewinnt. Sehr reichen Bezirk. Okay, ich suche nach einem sehr gut gekleideten Hütchenspieler. Das Hütchen-Emporium. In Form von mehreren aufeinander gestapelten Hütchen siehst du eine Pyramide förmlich aus reinem Kristall, in dem ein einzelner Spieler mit Bechern aus Gold steht. Kommt hier rein, Reisende! Wollt ihr euch auf ein Hütchenspiel einlassen? Der Einsatz? Ein ganzes Dorf! Ahaha, das Hütchen-Imperium, wir sind so reich! Nein, du findest keinen Hütchenspieler. Ich weiß. Das Loch gesucht. Ich hätte Schneeflock gesetzt. Hey, wow! Hey, ganz ehrlich, so wie das Dorf dran ist, so könnt ihr das wahrscheinlich noch hochgentrifizieren. Wahrscheinlich. Ich frage jetzt, ob ihr das möchtet. Hexen aus der Nachbarschaft. Ich habe euch irgendwie für Gentrifizierungsgegner gehalten. Eigentlich. Gegen sie und sind alle so, wir können es uns nicht mehr leisten, hier zu hexen. Dieser Mann hat uns vertrieben. Mit einem Schnauze auf Katzen aus dem Teleperium. So schreibt ihr einfach die Länder. Habt ihr schon die faceförmigen Häuser besorgt? Wir werden hier die neue Generation der Hütchenspieler. Sein Ziel ist es einfach, das größte Monopoly-Feld der Welt zu bauen. Mit echten Städten und Häusern und so weiter. Aber nein, Tristan, du findest keine Hütchenspieler an diesem Ort. Das finden wir jetzt klar, dass wir gleich auf... Das ist ein super Bösewicht vor allem. Nach Monaten auf unsere Freunde treffen. Wie lange ist das her? Sechs Monate. Sechs Monate. Sechs. Ich meine, wir können nicht einfach so, wie wir sind, auf sie treffen. Nein, irgendwie. Du bist vorher in einem Bordell. Du hast sie doch schon kannst doch, du kannst doch, nun ja, so zaubern, dass wir anders aussehen könnten. Wenn ihr ein riesengroßer Affe seid, also, ja, wenn, ja, das ginge. Oder ein Wal. Ein Hai. Dieses Vieh, was wir auf der Insel gesehen haben. Ich dachte mehr an eine Frau. Also, was mich die Schule der Magie gelehrt hat, ist, dass ich durchaus Wesen in Biester verwandeln kann. Unter Umständen sind diese Voraussetzungen gegeben bei einer Frau, aber... Nika, du trittst wieder dazu. Ich will Talia einfach nur den Schrecken seines Lebens einjagen. Wenn du möchtest, können wir ein bisschen Klamotten tauschen. Ein böser Zauberer hat unser Körper getauscht. Jetzt habe ich einen Vollbart. Ich glaube, das würde nicht die gleiche Illusion bringen. Würdest du lieber Fimler im Körper von Nika oder Nika? Beides. Ja. Ja, lasst uns doch... uns einen Friseur aussuchen Und sein Vater? Nichts temporäres. Nichts Dauerhaftes. Ich kann die Farbe auch wieder rauszaubern. Ist ja sicher. Aber nur Farbe wird ja seinen Bart nicht unsichtbar machen. Ich kaste Visibility auf seinen Bart. ja, wir finden schon eine Lösung für ihn. Ich möchte mit dem Spiegel vor Fimler gehen und gucken, wie er als früherer Mensch aussah. Du siehst Fimler nicht, wenn du durch den Spiegel guckst. Ja. Du siehst allerdings diesen Ort. Du siehst, wie ein bisschen weniger Menschen unterwegs sind, sie ein wenig anders gekleidet sind, tragen hauptsächlich Grün- und Brauntöne. Das scheint die Mode zu der Zeit gewesen zu sein. Und du siehst ab und zu einzelne thessalische Legionäre durch die Straßen laufen. Es ist deutlich weniger los mittlerweile. Und drehst dich so ein bisschen. Die meisten Häuser um dich herum stehen noch nicht. Sind einfache Steinhütten. Allerdings der Tempel. Oder steht die Bank? Ja, die Bank steht schon. Okay, ich muss nochmal in die Bank. Ja, gut. Wir warten weiter hier. Ich gehe nochmal in den Schließfach und nehme da den Spiegel. Wie wäre es denn mit einer sehr verschreckenden Körperbemalung? Ich habe heute ein furchtbares Tattoo gesehen. Wie wäre es damit? Könnt ihr mir das beschreiben? Ein Vogel auf dem Rücken mit den Flügeln über die Arme, sehr schlecht gestochen. Das ist ja furchtbar. Ja, ging über den ganzen Kopf. Sowas? Sehen wir gerade die Anfänge von Kapitän Scheißvogel? The Origins. Scheißvogel Age Origins. Ja? Shitbird Origins. Ich stell mich so hinter Film, ich glaube so ein bisschen an ihm hoch, stell mich auf so eine Schulter und pressedigitate so ein Bird Buddy auf seinen. Also nicht Buddy. Hält Prestidigitation nicht irgendwie eine Minute oder so? Ich will erst mal gucken, wie es ist. Ich glaube sogar eine Stunde. Ich gucke nochmal. Nee. Weißt du, was fast noch besser wäre als dieses grauenvolle, wirklich grauenhafte Tattoo? Bis zu einer Stunde. Die Gesichter von den dreien. Auf. Unter meinem Bauchnabel. Die Nase von Schemmelstein. Das ist dann ein Schemmschlong. Meint ihr ungefähr so? Wenn du die Bälle findest, kannst du dir was wünschen. Und ich streich einmal, unser DM ist gerade abgelenkt. Ich streich einmal so mit der Hand unter Fimlas Bauchnabel. So, da, wo meine Hand geht, ist so ein Abbild einer der drei Köpfe und daneben ist dann. Es ist halt a small mark or symbol. Es ist halt. Ja. Es sind drei Small Marks und Symbol. Ja. Also drei Effekte gleichzeitig kann er haben. Ja. Na gut, dann. Das steht im Zauber drin. Ja, du kannst bis zu drei Effekte gleichzeitig haben. Yes. Sagen wir, die sind irgendwie so groß, das würde ich sagen, ist Small Mark. Also halt, also normalerweise also steht auch, dass man so, dass die Tools, die man erschaffen kann, so Handflächen groß sein muss. Und wenn ich die Hand so rauflege und dann einmal so wische und dann da diese drei Köpfe da sind. You know what, you do you. Okay. I do that. Yeah, do that. Kannst du noch einmal an die Cheeks fassen und da zwei drauf. Dann gib mir doch bitte einen Performance-Check, wie gut, dass du es schaffst, auf die Arschbacken. aus deinem Gedächtnis die Gesichter der drei auf Fimlers Unterbauch rauf zu. 25. Ja? Fast schon ein bisschen hyperrealistisch. Shems Augen folgen dir durch den Raum. Oh boy. Genau so. Du gehst nochmal in die Bank. Ich will das Schließfach nochmal mit dem Spiegel beleuchten. Okay. Ich weise dich darauf hin, dass es dir ein magischer Gegenstand ist und der dir abgenommen wird in dem Moment, wo du versuchst. Dann nevermind, dann bleib ich da. Okay. Ja, du hast vollkommen recht. Nika, du bist wieder hier. Ich war ganz kurz nur ums Eck. Also ich will wirklich nicht drängen, aber wenn wir pünktlich zum Herrn van Dijk wollen, müssten wir uns jetzt auf den Weg das machen. Das machen wir. Ja, und wir sammeln, glaube ich, unsere abgegebenen Gegenstände wieder ein und gehen auch dorthin. Das ist, glaube ich, Platz der Dreifaltigkeit, hat er gesagt. Yes. Ich meine, Shem, stellt euch vor. Schusswaffen in den Handschuh. Ja. Platz der Dreifaltigkeit war das Wachhaus und das Verlagsgebäude. Ich habe mich mit Platz der Freiheit total vertan. Ah, okay. Ich wollte nicht sagen, im Artikel stand auch Platz der Dreifaltigkeit. Ist auch komplett richtig so. Das kommt davon, wenn man keine Notizen dabei hat. Also Kontor... Kontor hat seine eigene Insel, wo er gesagt hat, ihr werdet uns finden, wenn ihr uns sucht. Dann fliegen wir, hätte ich fast gesagt, dann wo ist Hermann? Wo ist die Luftwaffe, wenn man die braucht? Auch Lisbeth weiß, wie man an jenen Ort kommt. Es ist... Jesus Christ. es ist... Danke fürs Einschalten, auf Wiedersehen. Wir sind uns auf der Spur. Ihr peilt Pier 27 an und findet innerhalb einer Stunde auch dorthin, kommt alle pünktlich an und fahrt basically beide aus unterschiedlichen Richtungen darauf zu. Und unter dem Gefluche von zwei Grachtenkapitänen, die haarscharf irgendwie aneinander passieren können, steigt ihr beide ab und guckt den beiden noch so hinterher. Und zum ersten Mal seit einigen Monaten seht ihr auf der rechten Seite am Pier, sehen wir Finnen und Fimla, Nika und Lisbeth B. Und auf der anderen Seite des Piers treten für einen Moment Shem, Lucien und Talir von Bord. Und Shem ruft dem Grachtenkapitän noch irgendwas hinterher. Und er verschwindet. Ruhig auf! Und während der andere in der anderen Richtung. Und ihr guckt den beiden nach und guckt zur Seite, guckt nach vorne. Und ja, seht einander! Isn't that nice? Hey. Ich fange Hallo, Shem, du alter Welpentöter! Fimla, du alter Bergbesteiger! Lucien, du! Ich bin dir so in die Hand genommen. Verstehe ich nicht. Wir gucken aus, wie du den so kannst. Der wird sich dir noch verstehen. Oh, schicke Tätowierung! Ja, schaut mal her! Ja. Wo ist meine Nase? Ich trete so auf Fimla zu. Fimla, mein Bo. Ich hab dich vermisst. Ich brauche eine Erinnerung an euch. Und ich hab ihn für einen Moment, halt ihn so ein bisschen vor mir und du hast dich verändert. Das? Das ist anders an dir. Ich hab ein paar Monate nicht rasiert. Und bin vielleicht ein bisschen stärker als du geworden. Nun, das warst du schon immer. Aber noch stärker. in der Tat, ihr seht, Fimla ist tatsächlich einfach insgesamt bulliger geworden. Während er vorher immer noch irgendwo seine elfische Grazie behalten hat, das aber einfach mit gut definierten Muskeln aufgewogen hat, ist er jetzt tatsächlich noch ein Stückchen in die Breite gegangen. Und er sieht einfach auch durch diesen langen Bart noch mehr Narben, die dazugekommen sind. Reste von Rüstung, die jetzt an seine fellenen Stiefel rangeklammert sind. Diese massive Kette, die ihm bis zum Bauchnabel um den Hals hängt, sieht einfach noch breiter aus, noch mehr wie eine stählerne Waffe in Fleisch und Blut gegossen. Lucien, als ihr ihn wieder seht, trägt eine noch bisschen breitere Rüstung als vorher. Vor ihm flattert ein langes, ein langer Waffenrock runter mit einem absolut hingebungsvoll gestickten Banner da drauf, das eine von Dornen umrankte steinerne Faust zeigt, die eine eiserne Krone in der Hand umklammert und er einfach irgendwie noch mehr an Masse gewonnen zu haben scheint. Die Rüstung scheint noch besser ausgefüllt zu werden. Ihr seht diese arkanen Runen, die tief, tief in die steinernen Platten von Tangims Rüstung geritzt wurden und sie treten noch deutlicher vor. Und es sieht alles gleichzeitig älter, aber auch irgendwie stärker aus. Talir selber, so dieses Leuchten, das er schon immer in den Augen hatte, ist noch ein bisschen intensiver geworden. Auch wenn ihr es jetzt ab und zu so ein bisschen flackern und glimmen seht, bevor es wieder mit der gleichen Intensität wiederkommt. Allerdings auch er einfach ein bisschen geraderer, aufrechterer Gang. Jemand, der sich mit einem ganz anderen Gefühl in seinem Körper fortbewegt. Jemand mit ein bisschen mehr Zweck und Ziel. Finnen, der jetzt mittlerweile einfach Sicherheit gefunden hat. Sich so ein bisschen diesen Gang, den ihr von Fimla kennt, dieses Raubtierhafte. Jederzeit bereit, um irgendwie zum Schlag auszuholen. Finnen hat sich was davon angeeignet. Finnen hat diese Leichtigkeit im Schritt, die ihn in jeder Zeit in irgendein Ausweichmanöver oder in einen Angriff verfallen lassen könnte. Und ihr seht so, dass dieser verschmitzte Blick, den er auch schon immer hatte, ein bisschen stärker, ein bisschen stählerner, ein bisschen abschätzender geworden ist. Und immer wenn ihr euch entdeckt, wie ihr so in Finnens Augen guckt, seht ihr, wie so ein Moment so dieses, es dauert eine kleine Sekunde, bis so dieser Funken von Schalkhaftigkeit zurückkommt. Nika, man sieht nicht viel von ihr unter der Rüstung. Der einzige Unterschied ist, dass sie jetzt halt einen stählernen Lorbeerkranz oben um ihren von der großen, von dem weißen Helmbusch gezierten Helm trägt. Und ja, abgesehen davon erkennt man nicht so viele Unterschiede. Außer, wie die anderen sicher bezeugen können, ihr Ton. Nikas Ton ist ein bisschen drängender geworden, ein bisschen voller, ein bisschen befehlsgewohnter und auch sie bewegt sich halt einfach mit einer anderen Selbstsicherheit. Während Shem sieht einfach gefährlicher aus. Ihr wisst nicht genau, was es ist, aber es ist ein bisschen so, ihr habt so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Schwert, das einfach lange Zeit geführt wurde und jetzt einfach um seine Tödlichkeit weiß. Und er stellt es nicht zur Schau, aber ihr merkt einfach, auch in seinem Blick ist einfach eine gewisse Kälte und eine gewisse Abschätzung. Er ist einfach jederzeit bereit, sich nicht verarschen zu lassen. Das ist basically es. Er trägt eine angepasste Version des Gullhaven Tracksuits. Es ist diesmal ein grauer Anzug mit orangenen Streifen und noch mehr Taschen, ab und zu mit kleinen Zierzahnrädern versehen. Und es ist der Hellvent Tracksuit. Außerdem trägt er immer noch Reste eines verkohlten Rollkragenpullovers darunter. Ich mochte den Rollkragenpullover. Ist ja recht. Finn, wie bist du angezogen? Ich habe meine Studded Leder Rüstung drunter, aber ich trage halt so ein, ja, nicht zu bunt, so ein bisschen so in die Richtung, längeren Mantel, so, womit man halt rausgeht, ohne dass wir euch sagen, oh guck mal, das ist ein Krieger. Okay. Ich habe mittlerweile kurze, ordentliche Haare und bin komplett sauber rasiert. Ich habe auch kürze Haare. Hast du ja deinen Helm auf? Sieht ja keiner. Sie hat kürzere Haare! Wow! Du bist noch beeindruckender als Film das Tattoo. Ja. Ich habe mich nicht wirklich tätowieren lassen. Ich hab mich auch schade. Sieht aber. Eure Gesichter auf meinem. Ich habe mir unser Logo stechen lassen. LL? Der letzte Lappen. Ich trage die Rüstung, die ich mir von Fabian abmachen lassen. Das ist quasi eine abgeänderte Rüstung von der von Version von der von Vergilis. Darüber eine strahlend weiße, wunderschöne Toga. Und darüber einen wunderschönen Umhang. Und einen sehr schönen Schild. Ist und da ist das Fledermaus gerade da bei ist dir? Das Eis von Stauding drauf. Elaborate. Immer mal wieder seht ihr ein übergroßes Ohr unter der Toga hervorgucken. Aber ihr hinterfragt einfach keine zusätzlichen Körperteile innerhalb der Gruppe mehr. Außer fehlende Körperteile, was euch natürlich bei Fimla auffällt, der nur noch einen Kopf hat. Was wie dein Kumpel? Was hast du mit ihm? Geht es ihm gut? Ist nicht schon passiert, als wir... Was ist das? Ja, manche haben es gesehen, manche noch nicht. Das ist Fimlip. Fimlip? Ja. Und lebt er? Schau mal. Ja, ja. Siehst du die Ähnlichkeit? Mhm. Ja? Ja. Hat er noch eine Narbe oder sowas? Ja. Recht große tatsächlich. Ja. Und kann er noch was sagen? Ja, mit mir. Er spricht mit dir. Was er ist noch ziemlich gesprächig. Ja, pissig darauf, dass ich ihn abgeschnitten habe. Verständlich. Er wird noch auftauen. Was ist eigentlich mit dieser Maus? Okay, wir reden nicht über die Maus. Dann habe ich dich vermisst. Alter, du hast keine Ahnung. So, um euch so ein bisschen aufzuklären, was wir hier vorhaben. Übrigens, Lisbeth, vielen Dank, dass du unsere Freunde gefunden hast. Die heißt... Ich weiß, ja. Ich hoffe, ihr seid respektvoll mit der kleinen Dame umgegangen. Sie hat uns den Aufenthalt hier in der Stadt sehr erleichtert. Ja. Dankeschön. Ich mache einen guten Job. Viele der Papiere ausgefüllt. Achso, da fällt mir an, Lisbeth. Wir brauchen einen Termin, geschrieben. Morgen zur Obduktion eines dieser Attentäter. Und zwar hat der Herr Legrand, Monsieur Legrand gesagt, dass wir sozusagen den Termin bestimmen können. Wir müssen es aber koordinieren mit unserem Termin bei der Registrierung unserer magischen Objekte. Da du um die Uhrzeit weißt, du sagtest vormittags, würde ich gerne dich bitten, das festzusetzen. Ja, wegen des AFH, kommen da alle mit? Ich glaube ja. Ich würde mitkommen. Also wir müssen hier, wenn wir hier bleiben, müssen wir unsere magischen Gegenstände registrieren lassen, damit, wenn irgendjemand umgebracht wird, die Leute wissen, oh hey, es war jetzt nicht der Typ mit der magischen Hellebarde, der dem hier so. Normalerweise kann man unsere Mordopfer uns ganz gut zuordnen, aber nichtsdestotrotz. Was? Alles, was gegrillt ist, ist von ihm. Alles, was kleine Löcher hat, ist von mir. Also was nicht mehr erkennbar ist, ist von ihm. Ja. Alles, was beziehungsweise mich nicht eventuell hat, ist von mir. Klettermale. Ja. Fußabdrücke auf dem Rücken. Also wie gut seid ihr hinsichtlich Wartezeiten? Also sonst sollten wir vermutlich so früh wie möglich da auf der Matte stehen. Dann stehen wir da so früh wie möglich auf der Matte. So sei es. Ich hasse Ämter. Dann kümmere ich mich um die Obduktion. Gut, und jetzt, wir sprechen gleich mit Adrian van Dijk. Adrian van Dijk habt ihr vielleicht auch schon getroffen, ich weiß es nicht. Das ist der Chef von Contract und ich glaube, ihr wart im Auftrag von Contract unterwegs. Wir haben für Contract einen, eine Krypta entehrt. Gelöst. Oh. Erkundet. Also habt ihr den Herrn natürlich schon getroffen, weil kein Mitglied der letzten Legion mit irgendeinem Vertragsgeber spondieren würde, der nicht der Chef des Unternehmens ist. Ja, quasi. Perfekt. Zeit. 16. Wenn du Deception Check machen möchtest, tu es. Ja, ist höher als ich. Ich habe 25. Ja. Ah, cool, super, dann kennt ihr das. Also, das erklärt wie. Also, auf jeden Fall hat Adrian, es gab ein Attentat auf ihn, was, wenn ihr ihn kennt. Nein, euch wahrscheinlich ja. Nicht. Wir haben ihn ja davor kennengelernt. Ja, okay, es hat ihn vielleicht verändert, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei, uns das genauer anzugucken, wer das war und warum das passiert ist. Es waren Leute mit merkwürdigen Schusswaffen, die länger gelebt haben, als sie eigentlich sollten. Okay? Genau wie wir. Haben wir die Snackfrage jetzt geklärt? Was? Hast du was gesagt, Champ? Ja, ist schon okay. Gut, dann gehen wir einfach da rein. Ich habe gerade nach Hühnchenspielern gesucht. Mhm. Gibt immer noch keine. Es heißt hier auch Hühnchenspiel. Wie war euer erster Eindruck von ihm? Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, was ich von ihm halten soll. Er kommt ganz sehr nach seinem Sohn. Ja, verschwiegen. Er hat nicht sehr viel erzählt, was wir jetzt wiedergeben könnten. Es war auch sehr flüchtig, weil wir ja dann los mussten auf diese Mission. Ich glaube, er war auch, oder wir waren betrunken. Ich kann ja, er war auch auf einem Weg zu einem Termin und ja, wir hatten uns auch bei einem. Ihr habt ihn nicht getroffen, oder? Haben wir doch gesagt, dass wir ihn getroffen haben. Ja, haben wir. Wer hat er ausgesehen? Hm? Wer hat er ausgesehen, Finn? Naja, also wenn ich jetzt höre, dass ein Attentat auf ihn verübt wurde, wahrscheinlich besser als jetzt. Also gut, lass uns gehen. Der Teil einer Insel, auf der sich praktisch der Contract Campus befindet, liegt mehr oder weniger zwischen dem Gildenbezirk und dem Vestorhafen. Das ist eine dieser Halbinseln, die man überqueren muss auf dem Weg in den großen Hafen. Und da haben sie sich anscheinend einfach eine Hälfte von gekauft und umzäunt. Und da sind Lagerhäuser drauf, große Anwesen, kleinere Grünflächen. Und sie haben sich da einfach so ein kleines recht hübsches Großanwesen anscheinend drauf errichtet, wo halt ihr Hauptquartier jetzt ist. Dreht ihr dann das Tor heran. Und in dem Moment, wo sich Lisbeth nähert, um die Unterredung zu führen, wird ihr schon zugenickt und einer vom Sicherheitsdienst geht zur Seite, öffnet das Tor. Und ihr werdet bereits erwartet. Guck mal, Fimmler. Wir führen euch. Kennen Sie hier schon. Wir führen euch am besten einfach direkt hin. Oder sollen wir euch erst die Tür über den Campus geben? Wir führen uns direkt hin. Ja. Gut. Und dann. Irgendwelche geheimen Häuser, von denen wir wissen sollen. Die würden wir euch nicht zeigen. Na dann. Warum sollten wir die Tour dann überhaupt nehmen? Geht über einen gut gepflegten weißen Kiesweg, über eine gut gepflegte Grünfläche. Ein Springbrunnen ist in der Mitte und mehrere Leute laufen umher, tragen Papiere, sitzen einfach vielleicht auch draußen, unterhalten sich. Es gibt mehrere so kleine Bankanlagen, wo man sitzen kann. Es gibt mehrere so kleine... Alles Papier hier? Papier? Ja, also haben die Papiere? Achso, ja, ja. Wow. Ja. Aber keine Bäume. Tja. Ja, ja, das ist sehr teuer hier. Alleine das Zimmer von... Also. Wer weiß, wo sie das Papier herkriegen. Und, von Satan. Deswegen auch Hellwend. Wir haben dich! An dieser Stelle geh ich! Ihr, Stelle ihr bewegt, beenden wir die heutige Session. bewegt euch über den Campus und steuert direkt auf das größte der Gebäude zu. Auch das, ein altes Monument thessalischer Herkunft. Rundsäulen und darüber ein weiterer Rundbau. Das erste, woran es euch erinnert, ist das Mausoleum der 5. Legion in der Nähe von Stauding. Jetzt lass ihn doch. Es ist ein großes Gebäude, viele Säulen. Jedenfalls, ihr lauft an diesem Gebäude vorbei und werdet weiter runter an die Wasserkante herangeführt, wo ihr einen kleinen Holzpfad seht, der einfach am Wasser entlang führt, von mehreren kleinen Laternen umgeben. Und da am Steg seht ihr die bekannten Gesichter von Pek und Kloppenburg, ja. Die einen kleinen Bereich abgrenzen, basically mit ihren Körpern. Und da an dem Dock auf einem der Anstiege, Pylone, sitzt ein etwas ins Schwitzen gekommene, in der Mittagssonne, Adrian, neben ihm ein Bastkorb gefüllt mit Eis, in dem der mittlerweile auch schon recht im flüssigen Zustand ist und da sind so mehrere gläserne Flaschen drin. Und er sitzt einfach nur da, hat sich selber schon eine der Flaschen geöffnet und guckt so ein bisschen auf den Kanal hinaus, guckt so den Barkassen hinterher und scheint sich so dem Treiben auf dem Campus zu erfreuen, das so hinter ihm stattfindet. Die Wache an. Einen Moment bitte. Ich steck die Köpfe mit Lucien und Cem zusammen. Guck ich jetzt an. Fünf Goldstücke, dass er böse ist. Ich wette nicht dagegen, ehrlich gesagt. Die Wache oder Adrian? Adrian, du hast Vertrauen in Menschen. Komm, Lucien. Fünf Goldstücke. Ich habe Vertrauen in Menschen. Fünf Goldstücke, Lucien. Für dich tue ich das natürlich. Ja. Peg und Kloppenburg. Warte, kurz. Lisbeth, nimm das auf. Beide, für die sie noch nicht gesehen haben, auch knapp über 2 Meter groß, sehr, sehr breit. Leichter Ansatz eines Bartes bei beiden tatsächlich. Anscheinend komplett identische Zwillinge, tragen sehr gut geschneiderte Anzüge in einem dunklen Anthrazitgrau mit einem orangen Einstecktuch, wo in einem weiteren Grau das K drauf ist. Und stehen einfach beide so ein bisschen teilnahmslos vorne. Einer steht ein bisschen krummer als der andere, scheint an der letzten Nacht schwerere Verletzungen davon getragen zu haben. Allerdings, fällt euch immer noch absolut schwer, sie auseinanderzuhalten. Ich nicke mal so generell in die Richtung von beiden und gucke, welcher antwortet. Beide. Als sie praktisch mehr, also ihr würdet auch so durchkommen, aber gehen halt symbolisch einen Schritt zur Seite und kippen beide ins Wasser und in einer perfekten Choreografie schwimmen sie zu beiden Seiten weg und spielen sich einen Ball mit ihren Nasen hin und her. Einer macht noch. Okay. Treten zur Seite, lassen euch durch und so das Taper, Taper, Taper eurer Füße über den Steg alarmiert dann auch Adrian. Ich dachte, es ist in eurem Sinne, dass wir es ein bisschen simpler halten. Klar, es ist nur definitiv. Bier und ein Steg. Ah. Das muss Adrian sein. Ich weiß er hat nicht. Sich gar nicht verändert. Jetzt so mit Nein. dem Wasser. Ist okay. Gut. Und ja, er trägt auch einfach nur ein weißes Hemd, nicht wirklich in die Hose gesteckt, die Hose unter den Knöcheln hochgekrempelt und er ist barfuß. Und sitzt einfach nur da, streicht sich so das halblange schwarze Haar aus dem Gesicht und hat tiefe Augenringe. Wenig geschlafen, hä? Ja, es ist schlecht für den Schlaf, so ein Angriff aufs eigene Leben. Ja, wenn das jemand weiß, dann vermutlich ihr. Bevor wir in, stellt das Bier für kurz weg, Höflichkeiten unter denen, die wir uns schon kennen, zergehen. Erstmal, Cem, schön dich wiederzusehen. Nika. Ihr müsst Nika sein? Ich dachte, ihr kennt ihn schon. Ja. Nein, wir hatten die Ehre noch nicht. Ach. Okay. Interessant. Okay. Nika war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Nika, den Adrian. Nika. Freut mich tatsächlich sehr. Ja. Adrian! Ah. Finden wir es. Und das bleibt Fimmler. Immer noch Fimmler. Wohl ein schlechtes Bier erwischt beim letzten Mal. Das ist eine Art Witz, den ich nicht verstehe, oder? Das ist wohl ein Witz, den wir nicht verstehen, ja. Gut. Haha. Und Talir freut mich sehr, auch endlich die Bekanntschaft zu machen. Talir, Darius, Azahara und der Zweite. Ja. Adrian van Dijk. Setzen wir uns und trinken wir einen Plankengang, würde ich sagen. Oh. Ich habe jetzt keine Stühle oder so. Wir können uns einfach hinsetzen. Oder ihr bleibt stehen. Bis jetzt ist immer jemand von euch stehen geblieben. Ich werde mich auf jeden Fall hinsetzen. Ich bleibe auch hin. Einfach mal stehen. Das ist kann sonst auch Kloppenburg fragen. Er macht eine super Brücke und dann kann ich... Nein, Spaß, mache ich nicht. So. Wir waren bei Monsieur Legrand. Ja. Ich setze mich auch hin, weil es unangenehm ist, einfach im Kreis um diesen Mann zu stehen, während er sitzt als Einziger. Ich setze mich morgen auf einen Termin mit ihm und werden das soweit mit untersuchen. Das wäre tatsächlich alles. Also er war relativ erfreut, dass wir uns da interessiert gezeigt haben und wir haben ausgemacht, dass wir unsere eigenen Ermittlungen in der ganzen Sache anstellen werden. Schenkt er ein strahlendes Lächeln. Ah, das erleichtert mich sehr, dass diese Investigation in fähigen Händen ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass Monsieur Legrand ein bisschen nun Blut geleckt hat, wenn es um mich geht. Und ich würde ungern, dass so falsche Passion das Ergebnis dieser Untersuchung verschleiern könnte. Deshalb freut mich sehr. Jemals getroffen und diese Ungereimtheiten aus der Welt geschafft? Wir sind uns über den Weg gelaufen. allerdings, ich bin tatsächlich viel unterwegs gewesen in den letzten Tagen und Wochen und im letzten Jahr. Deshalb hatte ich noch nicht so viel Zeit, mich mit einem übereifrigen Kommissar abzugeben, wenn ich ehrlich bin. Lothar. Ja, es ist verschwunden anscheinend. Ich habe Kloppenburg heute Morgen vorbeigeschickt und da war es schon abgesperrt. Was war abgesperrt? Sein Haus. Also, naja, die Polizei ist da, stellt Untersuchungen an. Mhm. Wäre vielleicht auch interessant für euch, euch da mal umzugucken. Nun, wir wissen bisher nur, dass er ein ehemaliger Geschäftspartner von euch gewesen ist. Oder ist. Was für Geschäft habt ihr mit ihm? Ach, Lothar ist ein alter Freund und ein recht hohes Mitglied der Büchsenmachergilde und ich wollte ihn abwerben. Ich wollte, dass er zu Kontra kommt. Ich hatte da gehört, dass es eventuell bald ein lukratives Geschäft hinsichtlich von Büchsen hier in der Stadt geben könnte. Und da hätte ich gerne einen Experten an meiner Seite gehabt. Wir waren gestern zum Essen verabredet, er hat gecancelt und stattdessen waren wir unterwegs. Und er war auch wahrscheinlich einer der wenigen, die von unserem Treffen wussten. Also musste ich ihm einen Besuch abstatten, beziehungsweise ich wollte Kloppenburg vorbeischicken, um nach ihm zu gucken. Und er war nicht da. Und stattdessen war die Polizei da und ich bin nicht schlauer. Wieso hat er abgesagt? Er sagte, er hätte noch zu tun. Naja, er war einer der wenigen, die wussten, dass wir uns treffen. Nee, ich habe ihm dann gesagt, ist gar nicht so schlimm, Lothar, kein Ding, kümmere dich um deinen Kram, ich treffe mich mit der letzten Liga. Wie sicher warst du, dass es er wirklich war? Also, ich weiß nicht, wir haben per Kurier kommuniziert, also ich habe ihn nicht gesehen. Also überhaupt nicht sicher. Jetzt, wo du es sagst, nein. Und kurz danach hat dieser Angriff stattgefunden. Dann wissen wir ja schon mal eventuell, woher diese Information ist, dass wir uns getroffen haben. Und Lothar kennst du wie lange? Einige Jahre. Also kennen ist übertrieben. Er ist, wie gesagt, er ist ein hohes Tier in der Gilde und ich versuche immer, nun, mit den richtigen Leuten Schultern zu reiben. Zumindest seit ich jetzt wieder da bin. Ich bin ja erst seit 2,5 Jahren jetzt wieder in Helvent. Und ich habe ihn auf einigen Gala-Veranstaltungen gesehen und wir haben irgendeine Spendenaktion für irgendwas zusammen gemacht. Und also es ist nicht dein direkter Geschäftspartner gewesen, sondern ein Geschäftsfreund? Ein Geschäftsfreund, den ich gerne an Bord geholt hätte. Er war aber nicht direkt mit Kontrakt involviert. Nein. Und trotzdem hast du ihm von diesem hochgeheimen Treffen erzählt zwischen uns. Es war nicht hochgeheim. Nein? Nein. Ja, gut. Ditch, lies mir dann, dass ich mitschreiben soll, bitte. Also wir haben... Du hast wahrscheinlich auch diesen Brief gelesen. Also Entschuldigung, ja, an dich. Ja, unser Öffentlichkeitsdirektor sitzt gerade an der Stellungnahme. Und was hat es mit dieser Nachricht auf sich? Nun, sie soll mich anscheinend darüber informieren, dass Geiseln sterben. Wenn? Wenn was passiert? Ich meine, die Zeitung hat den Zusammenhang zur Neujahr-Expedition schon hergestellt. Ich nehme an, darum geht es. Nun, warum sollte irgendjemand diese Expedition verhindern wollen? Warum sollte uns jemand den Erfolg nicht gönnen wollen? Warum sollte jemand den Fortschritt der Nieglande aufhalten wollen? Wer weiß? Verstehst du irgendwas, was hier gerade passiert? Nun, wir bräuchten schon ein bisschen mehr als wer weiß. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr keine persönlichen Vermutungen habt. Es muss doch Feinde geben. Wie gesagt, die Gilden können uns nicht leiden. Die Stadt hält uns für nützlich. Ihr macht doch Expeditionen ins Archipel. Ja. Könnte das Heilige Land was damit zu tun haben? Das Heilige Reich könnte mit allem was zu tun haben, was hier schief geht. Durchaus. Wir sind im Krieg. So. Und wir sind das erfolgreichste Unternehmen aus Helvent. Also, wenn ich mir diese stummen, untoten Untäter... Naja, sie waren ja irgendwie nicht richtig lebendig, oder? Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, der lebendig war und so viel einstecken konnte. Dann ist es, riecht es nicht unbedingt nach dem Heiligen Reich. Ich glaube, die würden sowas nicht machen. Vermutlich nicht. Dann damit nicht einlassen. Das Heilige Reich ist eher feuerbasiert. Sind die Besten von uns. Schieß einfach nur einen fragenden Blick so. Also... Ich habe folgenden Vorschlag. Wir treffen uns ja jetzt hier, um unsere weitere Zusammenarbeit zu besprechen. Exakt. Es ist natürlich nicht etwas, was ich alleine beschließen will oder beziehungsweise alleine machen will. Ich möchte gerne deshalb euch Fünfen ein paar Vorschläge machen, über die wir gemeinsam stimmen, was unser weiteres Vorgehen angeht. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder nehmen wir uns jetzt dieser Geschichte hier in den Dieglanden an. Wir haben mehrere Punkte, bei denen wir ansetzen können, wie zum Beispiel im Kommissariat, im Haus von Lothar Braunstein. Wir haben ein paar Spuren, die wir verfolgen können. Oder wir werden... Wann geht diese Expedition los? Du wolltest, dass wir Teil davon sind, richtig? Ich wollte, dass ihr auf der Kapital ins Archipel segelt, die Neujahr-Expedition. Ach ja, ich verwechsel die beiden immer, Entschuldigung. Die ist ein wenig, sie ist sehr zeitnah und ich wollte erst uns die Möglichkeit geben, uns einander ein bisschen besser kennenzulernen, mit ein paar kleineren Aufträgen. Sie sollte eigentlich nun innerhalb der nächsten 2 Wochen starten. Es ist viel zu organisieren, irgendwie 10 Wagen, 40 Personen. Wir wissen noch nicht ganz, wann wir starten können, aber... Und wann wäre der Aufbruch ins Archipel? Einigen Monaten vermutlich. Ja. Dann nehmen wir uns dieser Ermittlung an. Und schauen, was da los ist. Nun. Meine momentane Meinung zu solchen Dingen ist folgende. Das letzte Mal, dass wir vereint unsere Kräfte genutzt haben für irgendetwas, war es, um den Dämonenprinzen zu bezwingen. Aus gutem Grund. Wir sind keine einfache Söldnergruppe, die anzuheuern ist für irgendwelche persönlichen Belange. Ich Allerdings bin der Letzte. Hat der Kampf gegen den Dämonen hat uns den Ruhm gebracht, den wir brauchen, um andere Dinge zu tun in der Welt. Es wäre eine Lüge zu sagen, dass wir nicht monetäre Unterstützung gebrauchen können, um uns im Endeffekt den Dingen anzunehmen, die uns wirklich bewegen. Ich habe persönliche Interessen, denen ich nachgehen möchte. Und ich weiß, ihr alle habt es auch. Wir können ein paar mehr Goldstücke dafür sehr gut gebrauchen. Wie ich den anderen schon bei unserer letzten Unterredung gesagt hatte, ich werde nur, oder wir werden nur die Ersten von einer langen Reihe von Leuten sein, die nun euren neu gefundenen Ruhm, eure Macht, die ihr bewiesen habt, nutzen wollen, die ihn nicht benutzen wollen, sondern ihnen eine Plattform geben wollen, sie auszuleben. Ihr habt den Vorteil, ich mag euch Leute, ihr seid großartig. Ihr habt großartige Arbeit geleistet und ich finde jeden von euch einfach nur sympathisch. Ich will mit euch zusammenarbeiten. Ich will euch die Möglichkeit geben, das, was ihr tut, auf größerer Basis zu machen. Und ihr braucht, und ich sage es euch jetzt, um einmal, ich werde ungern auf die Art und Weise ernst, aber ihr werdet diesen Schutz brauchen. Ihr steht in der Öffentlichkeit. Ihr seid, ich habe es euch gesagt, ihr könnt natürlich die Wahl treffen, euch in den nächsten Wald zurückzuziehen und einen Drachen zu töten. Wie einfach. Ich meine nur, Fimla ist ein Kriegsheld. Finnen ist ein Kriegsheld. Nika. Nika ist eine Person, die eines Tages sehr wichtig im immer weiter aufblühenden Thessalischen Imperium werden könnte. Auf euch allen sind Dutzende, hunderte Augenpaare gerichtet. Denn ich bin ein Kriegsheld. Und ich bin jemand, ich bin das gewohnt. Ich bin genauso wie ihr. Ich bin innerhalb der letzten 2 Jahre, bin ich kometenhaft aufgestiegen. Niemand mag das. Ich kann euch dabei helfen, damit umzugehen, mit diesem neu gefundenen Ruhm. Es zu begrenzen, was euch negativ deswegen entgegenkommen könnte und maximieren, was ihr daraus schlagen könnt. Ihr wollt etwas Gutes in der Welt tun. Ihr wollt Geld für Verbesserung. Das ist, was wir machen. Wir haben Schulen gebaut, wir haben Mühlen gebaut, wir haben Mauern gebaut, wir haben Straßen gebaut. Wir wollen helfen und das Land voranbringen, unser Volk voranbringen, den Kontinent voranbringen. Und wir können euch zumindest eine gemütliche Plattform bieten, das im gemeinsamen Interesse mit uns zu tun. Erlaubt ihr mir eine etwas unorthodoxe Methode? Wenn es nicht damit zu tun hat, mich zu berühren, dann ja. Und ich caste Zone of Truth in me. Okay. Was sind die Components? Components. 3 Zombie-Leichen. Warum bist du kein Kriegsheld, Nika? Du warst doch dabei. Komponenten sind Vocal und Somatic. Keine Materials. Okay. Jo. Okay. Ich bin nicht kein Kriegsheld. In dem Moment, als du es aussprichst und die Geste vollführst, siehst du basically, wie sich Peg und Kloppenburg schlagartig umdrehen. Und Adrian ihn für den Moment einfach nur, also nicht mal so gebieterisch, sondern einfach nur so. Was war das? Nun, es erlaubt mir festzustellen, dass ihr die Wahrheit seid. Und ihr habt mich jetzt einfach so verzaubert. Nun, ich habe euch gefragt, ob ihr damit einverstanden seid. Und ich habe gesagt, solange ich euch nicht berühre. Er hat nicht euch verzaubert, technisch gesehen. Es ist mehr ein Bereich, in dem man nicht lügen kann. Ihr könntet einen Schritt nach vorne machen und es ist vorbei. Gut. Dir vertraue ich. Wenn du sagst, dass das stimmt. Habt ihr einen Frag begründet? Nächstes Mal vielleicht ein bisschen detaillierter. Ich nehme die Kritik zur Kenntnis. Frag nächstes Mal. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Weißt du, wir waren so respektvoll die ganze Zeit. Habt ihr einen begründeten Verdacht, wer euch nach dem Leben trachtet? Nein. Habt ihr vor, die Kraft unserer Gruppe für irgendwelche illegalen Aktivitäten zu nutzen? Definiert illegal. Habe ich vor, euch im Rahmen einer Expedition nach in die okkulte Zone zu schicken und dort Sachen zu tun, die nicht legal im Gesetzbuch von Neuger sind? Ja. Ist es legal hier? Ja. Habe ich vor, euch auszunutzen? Habe ich vor, euch Verbrechen begehen zu lassen, von denen ich weiß, dass es Verbrechen sind, im Willen, euch Verbrechen für mich begehen zu lassen? Nein. Tut ihr vielleicht etwas, was andernorts als falsch eingeordnet werden könnte? Vielleicht. Tut ihr das nicht die ganze Zeit? Ja. Fragen von euch? Wer würdet ihr sagen, ist aktuell euer absolut wirklich größter Feind? Ob das jetzt eine Kooperation ist oder ein einzelner Mensch oder... Ich habe keine Feinde in dem Sinne. Ich habe Konkurrenten. Ich habe ehemalige Geschäftspartner, denen ich nicht mehr unbedingt die Hand schütteln möchte, wenn ich nicht gesehen habe, ob sie vorher reingespuckt haben oder nicht. Aber ich lebe nicht in eurer Welt. Wir haben keine Feinde. Ich habe keinen Erzfeind, der zu Hause sitzt und die Hände aneinander reibt und darauf hinarbeitet, meinen Untergang hervorzuholen. Wie gesagt, die Gilden mögen uns nicht besonders, weil wir nichts tun, als ihren Einfluss zu unterminieren. Die Stadt mag uns nicht besonders. Habt ihr uns etwas über das Verschwinden von Lothar Braunstein verschwiegen? Nein. Wie denkt ihr über Monsieur Legrand? Ich finde ihn nicht sympathisch, aber er macht gute Arbeit. Und ich glaube, er ist ein gerissener kleiner Bastard. Ein hochintelligenter, hochintelligenter, gerissener kleiner Bastard. Ich wollte ihn anheuern. Er wollte nicht. Ja, er ist anscheinend durch und durch, wie nennt man das hier? Integer. Polizist. Also gut. Wenn ihr so ein großes Interesse daran hattet, Lothar anzuheuern, warum habt ihr nicht persönlich nach ihm gesehen? Das kann Shem euch gut erklären. Also, das ist tatsächlich so. Die sind hier sehr kompliziert. Ich habe ungefähr eine Viertelstunde Diskussion gebraucht, um dieses Treffen hier überhaupt andenken zu lassen. Es ist normal, dass die Leute hier so wichtig sind und so wenig Zeit haben, dass sie sich nicht persönlich mit wahnsinnig wichtigen Leuten treffen können, sondern das machen über solche ehrenwerten Bediensteten oder Angestellten wie zum Beispiel Lisbeth. Hallo. Hi, das ist Lisbeth. Oder einfach nur irgendwie sich Zettel vorbeischicken. Weil selbst wenn die Person Zeit hätte, wenn sie keine Zeit hat, ist sie, je weniger Zeit sie hat, desto wichtiger ist diese Person. Je geschäftiger jemand ist, desto erfolgreicher ist er. Je erfolgreicher jemand ist, desto wichtiger ist er. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Letzte Frage, macht euch das glücklich? Und ich löse den Zauber auf. Danke, Elia. Es geht nicht um mein persönliches Glück, auch wobei ich sage, ich lebe gerade eigentlich schon meinen Traum. Außer man schießt auf mich. Achtet. Vielen Dank. Traum eines anderen Mannes. Also. Betrachten wir das Ganze doch wie einen Kontraktauftrag. Ich meine, je mehr ihr das als einen Kontraktauftrag betrachtet, desto mehr kann ich euch zahlen. Fünfstellig. Also gut, was sind die exakten Paradigmen dieses Auftrags? Ich glaube, das überfordert mich für den Moment. Da müsst ihr entweder... Ich glaube, es wird Zeit, dass ihr unseren Sicherheitsdienst kennenlernt. Dürfen wir noch um eine Sache bitten? Ich würde eine Schusswaffe. Nein. Doch. Vertraut ihr uns? Ich habe mich gerade alleine, bis auf meine beiden Honchos, barfuß auf einem relativ abgelegenen Steg mit euch getroffen, habe es zugelassen, dass ich verzaubert werde. In einer... Ihr hättet ja einen 20-seitigen Würfel würfeln können. Dürfen wir einen persönlichen Gegenstand von euch haben? Mir würde so etwas wie ein Schlüsselanhänger reichen. Oder vielleicht ein etwas, was ihr gerade tragt, ein Taschentuch. Und benutzt am besten. Shem, ich denke, wir können ihm vertrauen. Und ja, aber es würde uns dabei helfen, falls er verschwindet, ihn zu finden. Stimmt. Falls ich verschwinde, sind Maßnahmen, die ergriffen werden, geplant. Und wenn wir uns besser kennenlernen, hey, vielleicht werdet ihr diese Maßnahmen. Aber für den Moment vertraut, dass ich meine Leute habe. Oh gut, was diese Schusswaffe angeht. Ihr habt ja doch bestimmt in irgendeinem Lager auch seine rumliegen, die ihr nicht braucht. Nun, ich bin kein Gildenmitglied, das heißt, ich darf keine Schusswaffen verkaufen. Aber vielleicht als Ausrüstungsgegenstand zur Verfügung stellen. Nun, nehmen wir an, ihr würdet an einer Expedition teilnehmen und dann könnte ich natürlich veranlassen, dass der Rüstmeister ein, zwei Feuerwaffen mehr nimmt. Die werden dem Inventar hinzugefügt und kann vom Expeditionsleiter mit unter den gewissen Umständen an die richtige Person ausgegeben werden. Oh, da sind wir wieder. Wir sind schon wieder da, wo wir waren bei unserem letzten Treffen. Da sind wir schon wieder. Ja. Es wird darauf hinauslaufen. Ihr wollt für Kontrakt arbeiten, wir arbeiten, wie Kontrakt arbeitet. Im Feld arbeitet ihr, wie die letzte Legion arbeitet. Um an den Punkt zu kommen, müssen wir wie Kontrakt arbeiten. Können wir dafür sorgen, dass auf einer Expedition mehr Alkohol mitgenommen wird, als es bei unserer der Fall war? Oder keine. Habt ihr es schon ans Brett gepostet? Ja. Dann besteht die Chance, tatsächlich. Also gut. Stellt uns euren Sicherheitsstab. Und viel Alkohol wäre mir auch wichtig. Also nur um es einmal noch am Rande gesagt zu haben. Zum Kochen. Auch. Bier. Rum, Rosinen, Flachkuchen, ich verstehe. Wo sind. Gibt's ja nicht Drohner? Es gibt einen sehr guten Drohnenladen. rechts vom Campus. Ich weiß nicht, ich möchte nicht, dass der... Sagt einfach, dass ich euch schicke und ihr kriegt welche. Nimm Pig mit. Er mag Drohnenlads. Lisbeth, magst du mir ein paar Drohnenlads besorgen? Warte. Lisbeth ist keine Laufbursche. Sie ist unsere Buchhaltung. Das stimmt allerdings. Gut, Kloppenburg wird euch zu unserem Sicherheitsdienst führen. Ich finde, das Gespräch war schon ein bisschen besser, weil niemand hat auf uns geschossen. Soll ich kurz vorbei? Ich weiß nicht, ob das besser oder... Egal. Mir gefällt es definitiv besser. Und wir sind uns schon wieder einig. Worauf ich hinaus möchte, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Ihr wollt diese Investigation durchführen und wollt an einer Expedition teilnehmen? Also. Nun, wir müssen natürlich noch einmal einen Blick auf die Konditionen werfen, aber wir sind interessiert. Ich würde gerne einfach wissen, wer das getan hat. Ich würde gerne irgendetwas hauen. Außerdem würde ich gerne über kurz oder lang ins Archipel. Nun, noch eins meiner Ziele liegt dort. Und Talia hat absolut recht, wir brauchen viel Gold, wenn wir unsere eigenen Ziele verfolgen wollen langfristig. Dementsprechend sind die Konditionen wirklich eine wichtige Angelegenheit für uns. Dann werden wir bezüglich der Investigation einmal unserem Sicherheitsdienst vorstellig werden. Der wird euch mit den Details deswegen betreuen. Ja, und wegen der Expedition werde ich doch gleich Herrn Srigoyev einen Vertrag aufsetzen lassen. Ich möchte nicht mit der Kapital fahren. Das ist meine einzige Bedingung. Was, ich mag. Nur wenn das eine Bedingung ist. Ich mag keine Zielscheibe auf meinem Rücken. Und ich nehme an, ihr wollt auch keine 4 Monate warten. Also von daher. Also ich meine, es würde sich anbieten, dass ihr uns einfach nach Neujahr begleitet. Ich möchte ins Archiv. Wir sehen, wie lange unsere Geschäfte uns eröffnen. Ja, genau. Wer weiß, wie lange wir brauchen, um und das hier rauszufinden. Wer weiß, ob mir die Stadt den Auftrag nicht entzieht, wenn das mit diesen Geiseln nicht geklärt wird. Wer könnte das denn noch sein, außer Herr Braunstein von Braunstein? Wir bekommen ja eindeutig nicht mehr Antworten stellen. Wir sollten einfach den Sicherheitsstab treffen und darum kümmern unsere eigenen zu. Ich bin mir sicher, wenn jemand Bescheid weiß, dann, naja, dann mein Sicherheitschef. Das ist mein Job. Ich rede mit euch, ich rede mit allen Leuten, ich kläre Sachen, ich bin da, ich bin hier, ich bin da, ich leite den ganzen Laden. Ich kann nicht im Hinterkopf haben, wer mich umbringen möchte, dann würde ich tagsüber nicht aus dem Bett gehen. Wenn jemand eine Liste hat, wo drauf steht, verdächtig, verdächtig, nicht so verdächtig, verdächtig, verdächtig, sehr verdächtig, kriegt ihr sie von Samuel. Also gut. Weiß. Samuel weiß. Im Interesse der Offenheit, wir werden in dieser Sache wahrscheinlich auch mit dem Polizeichef zusammenarbeiten. Also. Ich hoffe, sonst kriegt ihr doch keine Einsicht in die ganzen Akten. Offensichtlich. Nur, ich denke, ihr werdet selbst in der Lage sein, geschäftliche Informationen von den Informationen, was das angeht, zu trennen. Selbstverständlich. Nicht, dass wir was. Ich Lisbeth dann sage, Lisbeth, könntest du ein, zwei Kopien von der Niederschrift machen und sie dem Inspektor zukommen lassen? Kopien? Ist das seltsam? Ja. Okay, tu das nicht. Und Adrian, guck dich nochmal an. Das können wir in Zukunft machen, aber dann unterschreiben wir vorher beide was. Ah, gut. Ich bin noch ein bisschen neu in dieser Sache. Ich richte mich nach dem Gutshafener Gesetz. Wenn du den nicht stechen kannst, der dich gestochen hat, verdienst du es nicht zu stechen. Aber ich mag, wie ihr denkt. Ich kenne nur, dass zwei Messer sind besser als eins. Drei Messer sind besser als zwei. Das ist der Punkt, an dem ich mich entschuldige. Deine Tante sollte nicht deine Schwester sein, aber ja, das ist mehr so richtig. Ich würde gerne ein Wort noch an Pekun Kloppenburg wenden. Mhm. Ich weiß nicht, wer von euch... Also Kloppenburg ist mittlerweile schon unterwegs, Kronatz holen oder vielleicht auch Pek. Und Dronatz meine ich. Und einer von beiden steht noch da und ist gerade sich dabei, zusammen mit Adrian abzuwenden und dreht sich um. Pek? Kloppenburg. Hast du mich von dem Schiff gezogen? Und ich würde erstmal zu ihm hingehen und versuchen mit Handauflegung alle seine Wunden, die er noch hat, zu heilen. Oh oh. Ohne dich wäre ich letzte Nacht wahrscheinlich gestorben. Und ich wäre wahrscheinlich ein böser Geist oder sowas geworden, weil du hast gesehen, wie wütend ich danach war. Und ich habe mich nicht mal richtig bei dir bedankt. Das ist mein Job. Er hat gesprochen. Wie dort. Es ist dann, Moment, wende ich mich ab und... Er wendet sich ab und verlässt zusammen mit Adrian den Steg. Ja, Herr van Dijk, eine Frage noch. Ja! Fährt zufällig irgendeine Expedition in den Sektor Sagrado zur Insel Infera? Dreht sich um. Es ist Inferna, das ist ein Tippfehler. Spricht von dieser Vulkaninsel. In den Sektor Sagrado wagt sich Kontrakt noch nicht vor. Da müsst ihr schon jemand mit einem Kaperbrief finden oder etwas ähnlichem. Wir befahren ausschließlich die Zona Conquista und die neutrale Zone um Neu-Goldenheim. Danke. Aber vielleicht, wenn ihr uns genug unter die Arme greift und vielleicht die Hauptstadt vom Heiligen Reich einstampft, dann können wir uns vielleicht dahin irgendwann mal aufmachen. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Ich meine, ich habe noch Geschäfte. Überstrapazieren Sie es nicht. Ich dachte, wir wären beim Du. Und er verschwindet jetzt aus dem Herbeiter. Ja. Ich freue mich wirklich, euch wiederzusehen. Und ich freue mich auch sehr, mit euch auf neue Abenteuer zu sprechen. Das kommt das Arbeiten. What the fuck passiert hier? In was zieht ihr uns hier gerade hinein? Ich will ehrlich sein, Fimmler. Genau so habe ich auch gedacht. Ich dachte, wir treffen uns bei einem Bier in irgendeiner Schenke und reden über die letzten 6 Monate, wie es euch ergangen ist. Aber ihr wisst, wir sind wie Reagenzien. Sobald wir zusammen in denselben Kolben kommen, wird er irgendwann explodieren. Warum sollte ich in einen Kolben kommen? Diese Frage stelle ich mir seit langer Zeit. Denk einfach daran, dass er dann explodieren würde. Ist egal. Also gut. Lass uns eine Taverne finden. Lass uns trinken. Aber vor allen Dingen, lass uns darauf gefasst sein, dass uns irgendjemand versuchen wird, umzubringen. Ich hoffe drauf. Ich auch, oh mein Gott. Oh, kann bitte jemand in eine Richtung zeigen von all das großen Bösen, was wir umbringen sollen. Achso, und Moment, Mäler. Leiht ihr mir einmal eure Kraft. Ich würde gerne nach jemandem suchen. Nach wem? Ja, was? Braunstein? Okay. Ja, oh, okay. Ich gucke mir an, wie Firmler das macht und... Schaffst du das allein? Was muss ich tun? Nun, du gibst einen kleinen Teil deiner magischen Energie rein. Wie viel ist klein? 5 Zauber. Genug für einen groß. Kleinen Zauber, wenn wir zusammenarbeiten. Allerdings, nun muss es sein. Zauber sein. Wisst ihr? Von einigermaßen einer. Schaffst du es allein, Fimmler, oder soll ich übernehmen? Wie dieser? Ich caste Command auf dich. Was ist das für ein Saving Throw? Ist das alles mal? Ist das alles mal? Wisdom. Safe. 14 ist der DC. 20. Was sagst du? Ja, Shem, vielleicht machst du das. Was ist dein Command? Ich halte drauf und gebe 5 Punkte. Platz. Was spüre ich? Was spüre ich von seiner Magie? Du spürst für den Moment, dass den überschäumenden Willen, Hundeplatz zu machen, bis du dich dann erinnerst, das ist eigentlich gar nicht dein Wille. Und aber wie fühlt sich seine magische Energie an? Roh und ungeformt. Es ist so ein bisschen, das Kommando trifft dich so ein bisschen nicht wie eine Klinge zwischen die Rippen, sondern wie so ein roher Eisenbarren, der dir hinten über den Kopf gehauen wird. Es ist versucht nicht so in deinen Geist einzudringen und zu koksen, sondern es befiehlt und erwartet, dass du Folge leistest, bis du dich im Inneren dagegen stehlen kannst. Ja. Ich pack ihn, Kriegergriff am Unterarm, Nacken, ich zieh ihn näher und ich sag, wir haben anscheinend einiges zu besprechen. Hundeplatz. Eine 15. Ich stehe weiter als 10 Fuß vor dir. Er hält dich noch am Arm, guckt dich an und Fimlers Gesicht sinkt tiefer, sinkt tiefer, sinkt tiefer. Und du siehst, wie jeder Muskel in seinem Körper sich dagegen sträubt, bis er jetzt auf dem Boden hockt und dich starr anguckt. So, willst du jetzt den suchen oder was? Ich würde, und ihr hört eine Stimme, die euch von hinten, eine Stimme, die... Ich will wirklich nicht stören, ich soll euch zum Sicherheitsdienst bringen. Ja, wir brauchen nur noch eine Sekunde. 5 Zauber brauchst du? Sicherheitsschmichel? Ja, lass jeder einen reinhauen. Und dann okay. Ja, normal. Okay. Und dann, Scratchy. Auf wen denn? Herrn Brunsch, ja. Nichts passiert. Nichts, nichts? Nichts, nichts. Entweder er ist geschützt oder er ist tot. Also dann, bringt uns zu einem Sicherheitscheck. Guten Tag, ich bin Timo. Ich bin der Praktikant hier. Hallo. Ich soll euch zum Sicherheitsdienst bringen. Mhm. Aber man hat mir nicht genau gesagt, weshalb. Habt ihr was ausgefressen? Geh einfach nein? voran. Wir sollen von ihm Informationen bekommen. Gut, gut. Und so macht ihr euch euren Weg über den Contract Campus. Und geht auf ein unscheinbares, einem Kontor, einem ganz normalen Contract Kontor ähnenden Gebäude am Wasser zu und werdet davor abgestellt. Es wird kurz geklopft. Und was die Antwort ist, erfahren wir in der nächsten Runde. Mhm. Wir werden an dieser Stelle euch einmal dazu gratulieren, dass ihr in dem Zustand eine weitere Event-Session ausgehalten habt. Und It was nice. It was nice, yes. Das war, ich meine, tough war das, das da zu bleiben. Als ich vorhin um 13 Uhr noch eingepennt bin im Auto, da dachte ich nicht, dass war noch irgendwas Nein. gebackt. Als ich vorhin um 13 Uhr im Auto eingepennt bin, ach, meinst du, da die Haare sterbt. Kriege ich eigentlich noch eine Karte für den Spiegel oder einen Text? Ja, auf dem Zettel steht Einnahme. Ich habe aber zwei. Denn erstmal habe ich hier... Henrik Jonathan Müller. Nein, Michael. Hm. Fast. Purity hat zum dritten Monat subscribed. Yeah. Dankeschön. Das ist immer schön. Ich finde so kleine Zahlen finde ich ganz geil, weil die Leute kommen und bleiben halt. Und ich finde es viel geiler, wenn es halt so eine riesige Zahl ist. Hallo, ist alle. Also auch. Alle Zahlen sind gleich schön. Alle Zahlen sind gleich schön. Und der Chat hat es nicht angezeigt, aber Astiflaök hat, den wir ja schon lange kennen, ja, gesagt, dass er subscribed hat. Der Chat hat es nicht angezeigt, aber ich habe ihm attestiert, dass wir sehr, dass wir seine Loyalität wissen. Danke auch natürlich Dankeschön, an dich persönlich. Auch schon ein Jahr mindestens, ja, glaube ich. Da wärst du auch schon zwei, drei drüber. Ja, beautiful. Inspiring. Dann ja, wie gesagt, vielen Dank an euch. Ich weiß, es ist ein bisschen was anderes zurzeit, aber ja, ich wollte einfach mal, ich habe das Gefühl, wir sind ins Letzte einfach so ein bisschen reingestürzt und ich wollte einfach diesmal mal so ein bisschen mehr Setup, mehr Charaktere, größer alles anlegen und mal gucken, worauf ihr euch wie einlasst und euch auch ein bisschen die Gelegenheit geben, mal mit den Charakteren zu spielen, gucken, wo eure Sympathien liegen und es ist nicht nur so, der sagt das und das, ihr denkt das und das, okay, eigentlich machen wir jetzt eh das und das, weil die andere Option nicht so wirklich da ist. Und ich finde, es läuft ganz gut, dass ihr so langsam eure Fühler weiter ausbreitet, euch eure eigenen Meinungen über Dinge und es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir sagen, scheiß auf diese Investigation, wir gehen jetzt einfach aufs Schiff. Ja. Und hauen ab und machen irgendwie coolen Shit. Ja. Definitiv. Ich bin kurz davor, das zu sagen. Ja, aber ich möchte vorher wissen, wie viel Gold sie uns bieten. Also bis jetzt in und out of character fuckt mich Helmut richtig ab. Ich hasse auch Menschen, die so arbeiten und so denken. Das ist ganz furchtbar. Ich find's großartig und Nika auch. Ich fuck's ab. Wollen wir eine Abstimmung machen? Können wir Lisbeth mitnehmen, wenn wir gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Können wir ihr... I swear to God, wenn ich nochmal unterbrochen werde, wenn ich versuche, ein Gebäude zu beschreiben, bist du raus. Das geht für jeden von euch. Ich rasse dich aus. Ich glaube, das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es gibt keine Backsies. No Backsies. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.